Ah, hier. Kartoffelsalat Rezept. Tartaro-Püffelsalat. Jetzt kann ich mich hören. Ja! Es geil. Funktioniert! Geile Scheiße. So. Heiderabad, was geht da? Etzela! Hallo da draußen. Jetzt kommt wieder der Wahnsinn raus in gut dosierten Dosen. Gegen den also, Wahnsinn gefeit, wer den Affen befreit, lautet das Motto der autistischen Einheitsfront Deutschlands. Die AED wird über die Meinungsfreiheit im Rahmen der EU-Institutionen aufklären. Wir stellen die wichtigen Fragen, wie zum Bleistift. Darf man aufgrund von Artikel 20 ehemalige Bundeswehrliegenschaften zu Meinungsfreiheitszentren umfunktionieren? Ja? Nein? Vielleicht? Generation Affe, ich grüße euch. Und damit herzlich willkommen zu den Weltraumaffen. Pünktlich wie eh und je um 8 Uhr. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Da bin selbst ich gerührt als alter Profi. Ja. Okay, und es ist eingeblendet. Und scheinbar hört man es jetzt auch. Ja, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das war. Der Ausschlag auf all meiner Hardware war vorhanden und Software. Aber irgendwie ist es wohl nicht gestreamt worden. Kein Plan. Ja. Die Hauptsache ist doch, dass wir da sind und dass wir es hingekriegt haben. Ja. Ja. Und ihr habt euch ja im Chat gut unterhalten. Wir wollen ja auch nicht. Ne? Wir sind ja so auf vielen Kanälen unterwegs und da ist ein bisschen Chat ja auch mal schön. Nächstes Jahr haben wir auch einen Stand auf der Republika. Ja. Vielleicht. Dann kann ich die Leute anpöbeln und billigen Schnaps aus einem Flachmann trinken. Und dann kann ich mit meinem sauren Atem zu irgendwelchen Feministinnen hingehen und sagen, Harambe did nothing wrong. Und dann werde ich rausgeworfen. So, aber wie hast du das vorhin so schön gesagt? Der Stream könnte langweilig werden, aber er ist wichtig. Ja, EU-Institution. Weil halt EU, das kennt ihr ja alle, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das sind zwei Buchstaben aus unserem Alphabet. Und das ist die Europäische Union und da gibt es ja hier verschiedene, wie soll man sagen, Institutionen innerhalb der EU. Und wir schauen uns jetzt sozusagen die Handlungsinitiative vom Council of the European Union, also Rat der Europäischen Union an, was man denn mit Meinungsfreiheit denn so tun soll oder nicht. Da oben sieht man das schöne Zeichen in der Mitte, das ist der Euron, das ist das Sternenauge, was den EU-Bürger im Blick hat, auf das er seine Meinungsfreiheit nutze. Und ja, im Grunde ist das Dokument selber mal wichtig, das gelesen zu haben, weil es so ein Leitfaden ist, was denn die lokalen Regierungen machen sollen mit der Meinungsfreiheit oder was sie zu lassen haben. Und ja, also würde ich sagen, Chris, magst du mal ein bisschen runterscrollen? Uiuiui. Ja, wir haben halt die Präambel und so, da steht halt drin, dass ja generell, wie die Meinungsfreiheit definiert ist, dass es wichtig für die Demokratie ist, dass man mit der Zeit gehen muss und dass Pressefreiheit natürlich auch fürs Internet gelten muss, dass viele Rechte, die man innerhalb der Demokratie oder innerhalb der EU hat, ohne die Meinungsfreiheit nicht wirklich verwendet werden können. Und ja, hier haben wir zum Beispiel sogar Citizen Journalists, Bloggers, Social Media Activists, Human Rights Defenders erwähnt. Also Leute jetzt zum Beispiel wie wir, das an Maß kein Gesetz macht, wo wir 5 Millionen Euro Strafe zahlen müssen, weil wir zu dumm zum Recherchieren sind. Sowas wird zum Beispiel nicht schlecht. Und man hat natürlich auch die universelle Erklärung der Menschenrechte, die mit einspielt, also die mit einbezogen wird in das Dokument. Und man hat verschiedene Anweisungen, die man dann an den Bürger gibt. Weiter unten gibt es einen Paragraphen, also gibt es noch weitere Definitionen, was denn Interferenz ist, also dass man eben nicht sich zwingen soll, deine Meinungsfreiheit nicht zu benutzen, dass du, wenn du soziale oder politische, wissenschaftliche, historische, moralische oder religiöse Fragen als Statement irgendwie verpackst, dass du sogar auch schocken darfst, dass du aber natürlich nicht volksverhetzen darfst. Also in dem Dokument selber steht zum Beispiel auch drin, dass jemand wie die vulgäre Analyse in Ordnung ist, nach Meinungsfreiheitsgedanken, aber dann zum Beispiel irgendwelche Leute, die halt wirklich aktiv hetzen, dass sowas auch weiterhin verboten bleibt. Aber dass das überwiegen muss, dass man auch provozieren darf mit der Meinungsfreiheit und dass man sich als Staat es nicht rauspicken kann, dass man über innere Sicherheit oder wegen Verleumdung, dass solche Klagen nicht das Übermaß, das Übergroß an der Meinungsfreiheit runterziehen dürfen. Und was ganz lustig ist, wenn Chris mal nach Intersex suchen möchte in dem Dokument. Also wir hören ja immer von der LGBTQ-Republika-Community, dass so schwer verfolgt sind von den Feministinnen und dass sie ja so einen schweren Stand haben. Und ich finde es halt interessant, dass hier steht drin, dass the promotion and protection of rights of the child and violence against women and girls and combating all forms of discrimination against them on human rights defenders and torture and the death penalty and enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex persons and on the right to freedom of religion or belief. Ich finde es halt interessant, dass wir immer wieder hören, dass Frauen ja keine Macht haben, weil sie in einem Patriarchat leben. Aber jetzt sozusagen das, was unserem Bundesverfassungsgericht übergeordnet wäre, die EU-Menschenrechte, dass sie dort explizit erwähnt werden. Und da frage ich immer so irgendwo, wo ist das Verhältnis? Also warum sind kleine Jungs, die Gewalt erfahren, nicht auch irgendwie extra nochmal geschützt? Also warum steht in der Passage, warum werde ich da nicht erwähnt? Warum kann das nicht allgemeingültig für alle Menschen sein? Aber generell ist das Dokument an sich, also wir werden ein bisschen weiter drüber sprechen, über den Inhalt, aber generell würde ich das jedem von euch ans Herz legen, dass ihr euch das Dokument einmal durchliest. Von den 28 Seiten sind 15 wirklich interessant, der Rest ist eher so organisationstechnisch, also wie das in der Afrikanischen Union Meinungsfreiheit definiert ist oder im UN-Menschenrechtsrahmen. Aber generell ist es wichtig, so ein Dokument einfach mal gelesen zu haben, um zu wissen, in welche Richtung das mit der Meinungsfreiheit geht und dass wir auch zwar die EU uns hier und da Stolpersteine in den Weg wirft in Sachen Meinungsfreiheit, dass wir aber halt auch einen Schutz haben eigentlich, der verbrieft ist, um den man sich halt nur mal streiten muss als Gesellschaft. Mhm. Zu deiner Frage, warum das nicht explizit auch noch mit Jungs einschließt oder warum es explizit Frauen thematisiert. Ja, ich glaube, das kommt einfach daher, dass es wie so Schema F ist. Also die haben halt ihre Formulierung und die hauen sie halt raus. Ich stimme dir halt schon zu, es ist halt dämlich, dass man nur von Frauen und Mädchen redet, aber es ist halt wahrscheinlich einfach nur ein Schema F für die. Ja. Also ist es so. Aber ich finde es halt einfach nur interessant, weil das Dokument ist verdammt wichtig. Also das ist wirklich ein Fundament von der EU, weißt du? Und da steht es halt auch schon drin. Und da kann man sich jetzt auch einen Kopf drüber streiten, so zerbrechen, was das jetzt dann für die Gesellschaft bedeutet, wenn wir die Gruppen da schon erwähnt haben. Wenn das jetzt nur Gewalt gegen Frauen ist, dem er beikommen möchte, okay, ja, dagegen spricht er erstmal nichts direkt, aber wenn damit dann das Verbot von sexistischer Werbung gemeint ist, also wie sie es dann manchmal auslegen wollen, die sexnegativen Feministinnen, dann ist es halt assi. Also das ist halt so, da steht es jetzt mal drin und es kann ja schon sein, dass es nur als Floskel reinkommt, aber was bedeutet das, wenn wir da eine Floskel drin hat und wie weit wird die Floskel verwendet, um zum Beispiel im No-Hate-Speech-Movement in der NGO einen extra Feminismus-Teil aufzubauen und Feminismus zu finanzieren, weil in dem Dokument selber steht auch drin, dass die EU sich verpflichtet, NGOs zu unterstützen, die the Promotion of Freedom of Expression, also die sich halt für Meinungsfreiheit einsetzen. Jetzt habe ich gerade vom Chat abgelenkt. Ich hatte sowas Schönes dazu zu sagen, verdammt. Also ich finde es auch interessant halt, dass halt vieles, was da drin steht, eigentlich nicht mit unserer momentanen Politikrichtung übereinstimmt. Also dass diese Regelwut vom Mars eigentlich in eine andere Richtung geht. Also so wenig ich hier so diesen Bürokratenapparat mag, der das hier rausgedrückt hat, so noch weniger mag ich halt das, was Mars da macht. Und die Regeln hier sind zum Beispiel, dass man eine ganz klare, also erstmal ist es ganz klar die Sache des Staates zu entscheiden, was die Grenzen überschreitet, also nicht Facebook oder Twitter oder sonst wer, sondern des Staates, also so wie wir auch immer schon die ganze Zeit fordern, dass sich Gerichte um das kümmern, was halt gerichtswürdig ist. Und das stellt auch nochmal heraus, dass hier eine ganz klare Linie sein muss für den Bürger, dass der weiß, was er sagen kann und was er nicht sagen kann. Und da, finde ich, wird halt gerade mit diesem Netz-DG, Hate Speech, diesem ganzen Mist, wird halt diese klare Linie verwischt. Früher war das ganz klar, was du sagen durftest. Und das hat im Endeffekt noch keiner gesagt, außer ein paar Glatzen, die irgendwo sich im Wald getroffen haben. Sobald man unter zivilisierten Menschen den Holocaust geleugnet hat oder ähnliches, hat man einfach einen Stinkefinger gezeigt bekommen und die Leute haben über einen gelacht und einen mit alten Getränkedosen beworfen. Ja. Und ja, und heute, was ist denn, ist irgendwas schon Stalking, Hate Speech, Harassment, was sind das überhaupt für Begriffe? Wie kann denn da eine Klarheit herrschen? Aber ich finde es interessant, du meintest, dass keine Klarheit herrscht, weil wir haben wie halten es die Deutschen mit der Freiheit? Fragezeichen vom John Stuart Mill Institut und dem Institut für Demoskopie in Allenbach. Die machen jedes Jahr sozusagen einen Freiheitsindex, wie es ist um die Meinungsfreiheit bestellt. Fühlst du dich so, als ob du reisen kannst? Kannst du deine Meinung sagen? Und die sind halt zu dem Schluss gekommen, dass in Deutschland das Gefühl abgenommen hat, dass sich die Menschen frei äußern können in dem, was sie sagen. Weil klar, überall kommt in den Medien Hate Speech, Fake News, Sachen werden gelöscht. Wir hatten ja bis Dezember letzten Jahres hatten wir 100.000 Hassinhalte, die pro Monat gelöscht worden sind. Und ich finde es halt fragwürdig, dass man keinen Katalog hat, was die Grenzen sind, wo das überschritten wird oder nicht. Weil zurzeit wird durch den verwässerten Begriff der Hate Speech, der ja sogar auch in diesem Dokument mit aufgenommen worden ist, wo es sogar noch in dem Dokument steht, dass er nicht klar definiert ist. Durch diesen verwässerten... Den Teil können also wir uns nochmal genauer anschauen, genau. Ja, durch den verwässerten Begriff ist es immer schwieriger als Bürger zu wissen, wann kann ich eigentlich einfach mal so schwätzen, wie mir die Gosch gewachsen ist. Und ich will auch, dass Leute, die sich jetzt politisch nicht ganz so arg beschäftigen mit Themen, die sich jetzt vielleicht auch ungewählter ausdrücken, einfach auch mal ihre Meinung sagen können, ohne dass man denn gleich das schlimmstmöglichst auslegt. Man dann sagt, oh mein Gott, wie können Sie nur dieses oder jenes sagen? Ich finde, dass wir die Menschen viel eher ermuntern müssten, einfach mal von der freien Rede Gebrauch zu machen. Und dann hören wir ja alle, wer was Gutes und wer was Dummes schwätzt. Und dann können wir uns alle freuen, dass wir Erkenntnisgewinn haben. Und darauf pocht ja eigentlich auch das Dokument, dass man die Grundrechte hat in der Meinungsfreiheit. Und das, also wir haben hier die Hate Speech, there's no universally accepted definition of the term Hate Speech. Und dann, also in international law. Und dann frage ich mich, wenn wir ein Konzept haben, was nicht klar definiert ist, also du kannst es nicht klar ausdrücken, was Hate Speech ist, aber du findest es überall, in allen Institutionen, überall sprechen die Leute über Hate Speech und versuchen und bemühen sich, eine Definition irgendwie aufzustellen und kriegen Gelder in den Rachen geschmissen von der Demokratie-Lebensstiftung oder auch vom EU-Finanztopf für so Sachen wie No Hate Speech Movement. Und aber niemand kann mir das überhaupt definieren. Deswegen finde ich das eine unfassbare Frechheit, dass es überhaupt aufgenommen wird, weil ganz einfach, entweder ihr könnt mir definieren, was es ist, oder es hat im Gesetz nichts verloren. Aber woher soll ich denn wissen, ab wann ich jetzt eine Bevölkerung aufstachel und wo ich einfach nur meine Meinung noch sage. Wenn ich jetzt auf eine Demo rede und übelst sage, so, wir werden aufräumen, wir werden sie in die Wüste treiben und weißt du, wenn ich so spreche, dann kann das auch einfach nur ein Stilmittel, eine Rhetorik, ein Pathos sein und alle gehen danach nach Hause und denken sich, ja, das war eine schöne Rede. Ja, möchtest du was sagen? Schon, ja, aber ich will schauen, wenn vielleicht irgendjemand anders was sagen will. So. Also ich finde es halt lustig, was hier für ein Zusammenhang gleich im zweiten Satz da hergestellt wird. Also, na klar, ein Gesetz oder so ein Entwurf muss man halt vielleicht bürokratischer lesen, aber abusive, insulting, intimidating or harassing, or which incites violence, hatred or discrimination. Also das sind ja zwei ganz verschiedene Sachen. Ob ich, also insulting kann ich durchaus sein, wenn ich was über einen Politiker twitter. Ne? Das mag der als Insult auffassen, wenn ich ihn einen Lügner nenne. Wenn er aber zum Beispiel Roland Koch heißt, darf ich das. Das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, weil der Mann ist der Lüge überführt. Ne? Also, und das andere ist, zur Gewalt aufrufen, zu Hass aufrufen und zu Diskriminierung aufrufen, das sind zwei völlig unterschiedliche Größen, die ganz anders bewertet werden müssen, meiner Meinung nach. Ja, also man muss halt aufhören, sich auch diese Zielscheiben auf den Rücken zu malen, indem man jede Bemerkung, die in irgendeine Richtung geht, weil wo hört das denn auf? Das hört doch auf, wenn du dann einer Frau hinterherfallst, dann ist das ja auch schon so eine Art, die hat dann Angst und dann war es Intimidation, also ne, Einschüchterung und dann? Das ist doch Quatsch alles. Interessant finde ich auch, ich meine, da direkt darüber steht ja so ein Abschnitt zu Blasphemy Laws, also Blasphemiegesetze, ja, Gotteslästerung. Das bringt mich auf so eine Idee jetzt gerade, dass Hate Speech Gesetze eigentlich einfach nur ein Oberbegriff ist und Blasphemiegesetze eine Schiene, eine so eine Spalte davon ist, die sich davon abzweigt. Und wenn man sich das so vorstellt, ja, dann haben Leute einfach wieder wahrscheinlich meiner Meinung nach über die Zeit hinweg vergessen, wie viel Freiheit sie haben, weil niemand da ist, der sie bedroht und ihnen diese Freiheit droht wegzunehmen, ja, was dann wiederum bedeutet, dass sie selbst anfangen, ihre eigene Freiheit, weil sie sie nicht benutzen, ja, halt wegwerfen zu wollen, weggeben zu wollen. Ja. Mit dem Wegwerfen ist ein guter Punkt, weil wir haben hier, the EU will continue to work with and support organizations advocating abolition of blasphemy laws. Also sie freuen sich darüber, wenn Blasphemiegesetze abgeschafft werden. Und dann haben wir einen Paragraphen unten drunter, ein absolut schwammiger Begriff, wo man wieder redet, kriminalisieren möchte. Was, oben hat man es wird die Kriminalisierung über Blasphemiegesetze muss abgeschafft werden. Ein Paragraph drunter hat man, wir brauchen neue Gesetze, Rede zu verbieten, aufgrund von Definitionen, die uns keiner erklären kann. Und genau das ist es ja, weißt du, so Blasphemiegesetze ist halt auch etwas, wenn man sich das so genauer anschaut, etwas, was halt schon direkt definiert ist mit du nimmst den Gott nicht an, der dir diktiert wird. Ja, aber im Endeffekt sind Blasphemiegesetze deswegen ja auch so ein einzelner Teil, ne, weil das sich eher auf Religion bezieht. Aber Religion in Hate Speech Mantel gesehen, also wenn man das auch noch so betrachtet, ja, dann kann man ja was, also wenn ich jetzt gegen Religion mich ausspreche, fällt es unter Blasphemiegesetze? Nein, kann es ja nicht, weil ja die EU ja dagegen ist, ja, gegen Blasphemiegesetze, ne? Aber es fällt bestimmt unter Hate Speech, weil nämlich die Leute, auf die ich mich dann beziehe, in einer Minderheit existieren in dem Land, wo ich bin, und dann sind wir bei Islamophobie angekommen. Also wenn die EU wirklich gegen Blasphemiegesetze kämpft, dann sollte sie gegen den Begriff und die Verwendung von Islamophobie kämpfen. Sie sollte sich dafür einsetzen, dass eben der Begriff Hate Speech nicht verwendet wird, auf Basis davon, dass jemand nur in einer Minderheit ist. Ja. Und sei es jetzt eine ideologische oder sei es eine ja, so prozentuale Minderheit, ja, Ideen haben nämlich meiner Meinung nach keine Rechte und deswegen sind alle Ideen fair game. Ja, Free Market of Ideas, das ist ja das, was wir auch schon während der Gamergate-Zeit immer wieder eingefordert haben. Ja. Und keine Schranken halt dafür. Under International. Und hier unten geben sie uns ja auch recht, in dem zweiten Absatz, dass man seine Sachen frei äußern darf und dabei auch verletzend, weiß nicht, ja, also schockend oder verstörend sein darf. Ja, ja. Ich meine, Blasphemiegesetze enden meistens darin, dass die Leute, die der Blasphemie angezeigt werden, ohne einfach, ja, ohne Prozess groß einfach dann bestraft werden mit Freiheit, Geld oder im schlimmsten Falle halt der Todesstrafe. Ja. Aber wenn du das in Worte packst, fällt es wiederum unter religiösen Hass. Gut, Todesstrafe haben wir in der EU nicht, aber du kannst durchaus noch ins Gefängnis kommen, wenn du Jesus zu arg beleidigst. Aber das meine ich ja, weißt du, die bekämpfen Blasphemie da, wo sie mit Todesstrafe endet, weil das woanders stattfindet, weil das was Großes ist, ja, und hier nehmen sie an, dass das Große bei uns ja Hate Speech ist. Obwohl das nicht damit zu vergleichen ist, dass jemandem das Leben genommen wird, weil er an etwas nicht glaubt, was ihm diktiert wird. Aber da war das beleidigt. Die EU hat ja nicht so viel Einfluss auf islamische Staaten, wirklich. Also, ja, dann. Das ist keine das EU-Geschichte hier, das ist Papier. Also da geht es ja eigentlich, obwohl es geht auch um Drittländer, stimmt. Ja, um Drittländer auch. Also im Dokument wird auch erwähnt, dass die EU sich darum bemühen soll, in Drittländer Freedom of Speech zu promoten, also halt für die Verbreitung von freier Rede zu sorgen. Und es gibt sogar Produktionsverbote von Maschinen und Software, die halt dazu geeignet sind, die Meinungsfreiheit in anderen Ländern einzuschränken. Ich hatte mal vor ein paar Jahren gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt 100% richtig liege, aber dass die Internetzensur in China, dass die von Siemens zur Verfügung gestellt worden ist. Aber lasst mich da lügen, ich bin mir nicht 100%ig sicher mit Siemens. Aber ich dachte mich zu erinnern, dass Siemens das halt produziert hat. Und in Italien gab es auch eine IT-Firma, die hat auch für so Bahrain und die Mini-Ölstaaten im Mittleren Osten, er hat auch für die Software hergestellt. Und da frage ich mich halt auch so, wir haben ja so die grundlegende Richtung, dass wir solche Sachen nicht mal mehr exportieren wollen, und es wird halt trotzdem exportiert. Also dieser Absatz hier ist ja auch eine Wucht eigentlich, ne? Das ist ja auch eigentlich das, was wir die ganze Zeit sagen, dass es halt eben auch Vielfalt geben muss in den Medien. Ja, wo haben wir denn Vielfalt? Wir haben noch einen Medienbias, wir haben einen linksgrünen Medienbias. Dass es den Public Trust in die Medien und in den demokratischen Prozess untergräbt, ja. Also das könnte ja auch von uns sein, die Aussage. Sie sagen sogar irgendwo dabei noch, also jetzt nicht in dem Abschnitt, aber auch zu dem Thema sagen sie, man soll halt nicht Gebühren benutzen, um die Leute klein zu halten. Also das jetzt mal paraphrasiert, aber 5 Millionen Euro von Herrn Maas, ja? Gebühren, weißt du? Nee, ich wollte es eigentlich nur noch mal kleiner, die Sache mit den Rundfunkanstalten und YouTubern, ne? Man soll nicht irgendwelche finanziellen Regeln aufstellen, die halt das behindern. Also das sehe ich eindeutig nicht in Übereinstimmung mit den EU-Regeln, wenn da wirklich dann dieser Pete Smith da eine Gebühr zahlen muss. Ja, und oder das ist das hier drunter könntest du ja dich auch schreiben, Hashtag GamerGate, ne? Also dass die Medien ihre Watchdog-Funktion halt dann nicht wahrnehmen können. Wenn die sich so in eine Richtung ausrichten. Und auch da unten der Absatz, there's a lack of independence of regulatory bodies, also der Mangel an Unabhängigkeit in den regelnden Körperschaften, also sagen wir mal Rundfunkrat oder die ganzen Rundfunkanstalten, das sind ja im Endeffekt alles regulatory bodies und bis hin zu den Ministerien, die das dann verwalten. Und die sollten so frei wie möglich von Regierungseinfluss sein. Da habe ich damit eine freie und unabhängige Medienlandschaft entstehen kann. Und dann gucken wir uns in Deutschland das mal an, wie das in Wirklichkeit aussieht mit diesen ganzen Regulierungsgremien und dann sind die schön nach Proporz besetzt. FDP einen Sitz, CDU 5 Sitze, SPD 5 Sitze, Grüne einen Sitz und die Kirchen kriegen noch was. Da gab es doch 2014 gab es vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil darüber, dass die Zusammensetzung des Fernsehrats und Verwaltungsrats der ZDF sich massiv ändern muss. Der Anteil der staatsnahen Personen muss von derzeit 44% auf ein Drittel reduziert werden. Zudem dürfen Politiker bei der Auswahl der aus gesellschaftlichen Gruppen entsandten Mitglieder des Fernsehrats keinen bestimmten Einfluss mehr ausüben. Und wie sieht das denn aus, wenn sowas wie Amadeo Antonio sich zum Großteil aus Regierungsgeldern finanziert? Dann kann das ja wohl auch kein Regulatory Body sein. In keiner Weise, weil er eine direkte Nabelschnur an die Titte von Mutterfamilienministerium hat. Mann. Moin. Ja, dann geht es hier noch um diese Netzneutralitätsgeschichten auch. Drosselung und solche Sachen, und niemand darf im Endeffekt abgehängt werden, und das darf auch nicht missbraucht werden, wie in der Türkei, wo das Internet schon mal ausfällt, wenn irgendwie gerade was passiert. Ja, das steht auch, dass das nur unter halt sehr bestimmten Bedingungen halt passieren darf, dass man das Internet für kurze Zeit abschaltet. Das hier, aber es wird halt auch nicht. Das ist eigentlich gegen falsche DMCAs. Ne? Ja. Mhm. Also da stehen nicht nur schlechte Sachen drin, auf keinen Fall. Also da sind viele Sachen drin, die ich gerne unterschreiben würde, wenn ich dafür andere streichen dürfte. Ob diese. Mir geht immer noch dieses Frauen und Kinder zuerst aus dem ersten Ding, was wir uns da angeguckt haben. Das ist so lächerlich. Wenn wir jetzt anfangen, jeden Artikel in unseren Gesetzen so umzubauen, dass da dann drin steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber besonders die von Frauen, Kindern, wir leben ja echt in einem Senioren, LGBT, plus XYZ, Furkin, Dragonkin, Wolfkin. Aber mal wirklich, wir leben ja wirklich in so einem sehr tollen Patriarchat hier im Westen, wenn wir Männer diskriminieren und nicht zuerst und alles schreiben, sondern Frauen oft einfach alleine nur hinschreiben und dann Quoten erstellen und uns mehr um Frauen kümmern. So, wo ich nicht dagegen bin, aber halt so, man kann halt nicht beides haben. Du kannst nicht sagen, dass wir hier in einem Patriarchat leben, ja, und dann hier dann darüber lustig machen, dass du hier 60% der Fälle eigentlich eine weichere so Gerichtsstrafe halt bekommst, ja, für dasselbe Verbrechen. So, warum redet da keiner drüber? Ja. Wir reden darüber. Ach so, ja, okay. Wir sind ja auch die Keimzelle des Faschismus, also komm. Ja, auf Seite 16, da gibt es Defamation Laws. Journalists and other media actors, writers, artists, political activists and other human rights defenders across the world continue to be imprisoned for defamation. Defamation laws may also lead to strong self-censorship. To avoid the fear of being subject to severe criminal or civil sanctions, the EU believes that defamation laws should not be misused to censor criticism and debate concerning public issues. Das heißt, das ist halt so, also wenn du sagst, das ist Rufschädigung, dass es halt viel zu oft eigentlich missbraucht wird, um Leute halt einzuschüchtern. Und dass auch schon allein die Rufschädigungsgesetze zu Selbstzensur führen. Und dass man sich darüber einen Kopf machen kann. Weil es nicht in Ordnung ist, wenn es Selbstzensur zustande kommt. Selbiges gilt auch für nationale Sicherheit. Also, dass du nicht einfach nur wegen nationaler Sicherheit dann gleich mal einen Whistleblower als hier mit nicht Volksverrat, wie heißt das? Treason? Also, dass du die Leute nicht mit Geheimnisverrat sofort bestrafen darfst. Also, eigentlich schützt das Dokument einem in ziemlich vielen Bereichen vor schlechter Behandlung. Das heißt, wenn irgendeiner jetzt dann vom Mars zu 5 Millionen Euro Strafe verurteilt wird, wenn sein Gesetz dann tatsächlich durchkommt, kann man auch eventuell bis zum Menschengerichtshof der EU klagen und eventuell damit durchkommen und eventuell arm werden bei dem Versuch. Stapel? Kann mich hören? Ja. Sag mal was. Also ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer dich hören, aber wir hören dich auf jeden Fall. Gut. Hi. Beschweren sich denn die Zuschauer, dass man mich nicht hören kann? Nee, aber die haben sich vorhin beschwert, dass man uns nicht hören konnte. Deswegen war das ein Anfang dann drauf. Ja, dieses sieht ja auch ganz interessant aus hier. Hier kommt jetzt wieder mit Rassismus direkt um die Ecke. Instrumente. Artikel 1. Ja. Artikel 1 ist gleich erstmal Racism and Xenophobia. Nicht vielleicht überhaupt irgendwie, dass jemand aus Hass jemandem was tut. So als Präambel. Ne? Dass man das überhaupt nicht gut findet, wenn jemand aus Hass irgendwie jemandem was tut. Nein, Rassismus! Ich meine, es ist doch eigentlich nur die falsche Anwendung von Hass und nicht die Leute, die hassen, ja. Das ist so lustig, wenn es doch darum geht, dass, also man könnte jetzt Leute charakterisieren als Leute, die hassen, ja. Und wenn man aber mit allen anderen Gruppen, die man so aufstellt, mit Feministen, mit Muslimen, mit was weiß ich wem, ja, immer wieder sagt, ja, sind aber nicht alle. Ja, und das kann man nicht pauschalisieren und komm, man kann ja nicht die ganze Gruppe schlecht reden, ja. Hier jetzt auf einmal die Gruppe von Hassern, von Leuten, die hassen, ja, da zu reden als, ja, mit denen ist inhärent was falsch und warum hassen die, ja, ist schon ein bisschen hypokritisch, ne? Ja, vor allem sollen die aufhören, den Phobiebegriff misszuverwenden. Phobie ist eine irrationale Angststörung, das ist eine psychische Krankheit. Leute dafür zu bestrafen, dass sie eine psychische Krankheit haben, naja. Außerdem, also dieses hier Race, Color, Descent, Ethnic Origin, ist das nicht alles in etwa das Gleiche? Ich muss das alles sagen, damit du niemanden... Damit du niemanden vergisst, was ist die RCRDNEO-Community oder wie? Ja, wenn du halt Trans, Race... Also trans black bist und eigentlich aus einer weißen Community kommst, aber asiatisches Aussehen hast, dann muss das ja alles mit rein. Okay, ich nehme alles zurück. Das war dumm von mir. Ich meine, wollen die alle, dass wir hier alle Anarchisten sind und überhaupt keine Strukturen mehr wahrnehmen oder wie? Weil zu filtern und die Welt zu beobachten und dann selbst zu entscheiden, was man möchte, impliziert immer, dass man irgendwas diskriminiert, weil es einem nicht gefällt. Okay, darauf kann man alles runterbrechen. Aber wenn man die Begründung komplett außen vor lässt, weswegen man etwas nicht mag und den Grad, weswegen man etwas nicht mag, ja, dann ist es echt ignorant, das so hinzuschreiben. Hier unten stehen dann auch gleich die Sachen drin, die man in Deutschland nicht darf. Also habe das Gefühl, das darf dann, wird dann EU-weit vielleicht dann auch in Zukunft nicht mehr erlaubt sein, abweichende Meinung zum Holocaust zu äugnen, so lächerlich ich die finde. Das ist ja auch in Osteuropa, ist es ja oftmals verboten, Gräueltaten von den Kommunisten zu leugnen. Ich frage mich halt. Ich bin bei uns hier im Kleingartenverein vorbeigegangen, weil die Sonne geschienen hat und da tatsächlich zwei Gärten nebeneinander, der einen die ukrainische Flagge und daneben die sowjetische. Zwei aneinandergrenzenden Gärten, ich habe so gelacht. Ich hab nur keinen, es gab keinen vernünftigen Winkel für ein Foto, sonst hätte ich das auch schon gemacht. Eigentlich, ich habe so eine neue Erkenntnis dazu gewonnen, dass nämlich die Leute, die alle solche Aussagen machen, die hier in der Liste so beschrieben sind als Haram, ja, sind eigentlich gesund für die Gesellschaft in einem gewissen Maße, denn sie stellen einen Puffer dar, bei dem die Leute, die dann wirklich mal was zu sagen haben in dem Thema, ja, ihre Position dann noch vertreten können, weil die Leute all ihre Aggressionen auf denen rauslassen, die da gebrandmarkt werden, als hier, der da ist sexistisch und der da ist rassistisch. Man hat da schon mehr Freiheiten mit eben diesem Puffer an Leuten, die ihre Freiheit maximal wie möglich ausleben und teilweise sogar darüber hinausgehen. Ich bin halt der Meinung, dass einfach, wenn die Leute auch schlechte Ideen eher äußern dürfen, sie eher die Möglichkeit haben, dass jemand zu ihnen sagt, was redest du da für einen Quatsch? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, hardcore kommunistische oder faschistische Ansichten hast und die aber offen äußern kannst, dann können dir die Leute eher mit dir argumentieren und dir dein Dünnschiss ausreden, wie dass, wenn du das niemals irgendwo kundtust, du dich halt selber irgendwann radikalisierst und einfach nur dir Leute suchst, die dieselben Ansichten haben. Deswegen find ich das halt immer fragwürdig, inwieweit man dann auch schlechte Ideen aus der Gesellschaft verbannen möchte. Also. Ja, dieses hier, das ist ja quasi das, was ihr vorhin schon angesprochen hattet. Also da könnt ihr jetzt auch genauso gut stehen. NetzDG ist eine schlechte Idee. Ja. Ja, und da unten ist auch das, was ich meinte mit den Restriktionen, die die Form von Gesetzen annehmen, die Steuern oder Gebühren halt in ungehöriger Form erheben. Ökonomische Sanktionen, zum Beispiel Leute wegmobben. Ökonomische Sanktionen können ja auch von der Gesellschaft ausgesprochen werden. Siehe, kein Geld für rechts und solchen Blödsinn. Wo dann unweigerlich Leute wie Tichy mit unter die Räder kommen. Ganz toll. Ja. Mal abgesehen davon, dass das eigentlich überhaupt nichts bringen wird, denn das behandelt nur... Ja? Examples gerade irgendwo. Denn, weißt du, all diese Sachen behandeln im Endeffekt nur die Symptome, also das, was man sieht, anstatt die Ursachen zu behandeln. Also anstatt die Ursachen zu behandeln von Ideen, die Leute haben, ja, und dass man Leute durch eben Dialog erzieht und ihnen Sachen erklärt und dann auch eben Hate Speech da nun mal mit dazugehört, ist die Ansicht, ja, Hate Speech mag keiner, also weg damit. Weißt du, das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel jemand hast, der Ethnonationalismus übelst toll findest, wenn du mit dem einfach mal in Ruhe über Genetik dich unterhältst und ihm erklärst, dass es halt so die deutsche Identität oder die französische Identität genetisch halt nicht gibt und dann der Ethnonationalismus halt in sich zusammenfällt, weil halt eigentlich komplett Europa eine Promenadenmischung ist, dann würdest du damit viel eher Frieden in die Gesellschaft bringen, anstatt dass du ihnen dann irgendwie eine Strafe aufbrummst und dann kann er zu seinen anderen Leuts gehen und dort angeben mit, guck mal, ich habe für den guten Kampf eine Strafe bekommen und dann kann er damit posen und angeben. Das ist ja bei den Antifa-Leuten dasselbe. Die freuen sich ja dann auch, wenn sie das erste Mal verurteilt werden, ja, guck, ich habe was gegen das System gemacht, ich habe mir was getraut. Ja, weißt du, wichtig ist ja nicht, dass man, dass die Leute, mit denen man da spricht, denen man etwas widerlegt, ja, ihre Position ändern. Wichtig ist, dass, ich meine, die Leute kann man eh nicht retten, okay? Leute werden, umso mehr man ihnen etwas entgegenbeweist, wenn sie schon dogmatisch sind, ja, zu bestimmten Positionen, werden sie da weiter drauf verharren und erst recht sich nicht wegbewegen. Wichtig ist ein öffentlicher Diskurs eben deswegen, damit andere Leute, die sich noch nicht sicher sind, wie du jetzt mit dem Beispiel von Ethnonationalismus, ne, die sich nicht sicher sind, ja, dass du eben die Kompetenz mitbringst, darüber reden zu können und dein Gegenüber dir Punkte bringt, die du dann widerlegst, damit andere Leute das mitbekommen und mithören, damit die sich dann nicht auch noch mit da reinwerfen. Ich bin halt wirklich der festen Ansicht, dass eine Gesellschaft umso besser ist, ja, wenn ja, die Menschen selbst, die halt in der Gesellschaft sind, gut sind. Ja. Und eigentlich ist es so auch von dem Dokument gedeckt. Also da könnte man eigentlich dran mitschaffen. Also da bin ich auch mal gespannt, wie es mit dem Maas aussieht, wenn er denn seinen Gesetzesentwurf jetzt nicht noch abändern tut. Weil wenn der den so einbringt, dann wird er wahrscheinlich jetzt schon vom Bundesverfassungsgericht abgeschmettert werden, aber eventuell auch von dem hier. Also die Möglichkeit ist gegeben, dass es auch hier auf Grundeis geht. Und ich hoffe nur, dass es halt trotzdem nicht irgendwie mal versucht wird für eine Weile und sich dann irgendwelche Leute mit Anwaltskanzleien dagegen wehren müssen. Also, ja. Jede Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung muss durch ein Gesetz festgelegt sein. Und dieses Gesetz muss bestimmte Tests bestehen im Endeffekt, ob es überhaupt notwendig ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich beim NetzDG so einem Gesetz gegenüberstehe, das diese Normen erfüllt hat. Ja, schon alleine wegen dem Bezug auf Fake News, ne, in dem Ding. Also, das ist ja schon so eine Sache, wo man sich fragen muss, ob das überhaupt ein reelles Problem ist. Ja, die Anzahl von Fake News in Deutschland, die ist halt so marginal, dass einfach zu behaupten, dass davon eine Wahl beeinflusst wird, einfach lächerlich ist. Also ja, aber trotzdem wird von der Republika, da wird eine Vortragshaltende auf der Republika jetzt zitiert mit den Worten, Trump hat Fake News erfunden. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja dann Fake News über Fake News. Das finde ich. Geballte Kernkompetenz. Ja, genau. Wir haben es erfunden, dass er es erfunden hat. Und die Fake News haben sie auch erfunden. Ich habe ihm dann unseren Stream geschickt. Ich habe es drei oder viermal verschickt an Leute, die dieses Ding retweetet haben mit der entsprechenden Erklärung dazu, dass das keinesfalls irgendwie auf seinem Mist gewachsen ist. Da kannst du aber auch nur noch den Kopf schütteln. Ich meine, hey, Fake News gibt es in jedem politischen Lager. Und da musst du noch nicht mal mehr nur links und rechts, da kannst du auch in die grüne Richtung oder in die libertäre Richtung gehen. Dafür hast du überall auch Fake News. Wenn du dir die Young Turks anguckst, dann kannst du dir sicher sein, dass jede dritte Story einen harten Spin hat, wo du dann dich vielleicht noch drüber diskutieren könntest. Ist es jetzt schon Bias? Ist es schon Fake News? Aber wo du halt einfach sagen kannst, hey, das ist Bullshit. Also ich finde viel schlimmer wie Fake News, also absichtlich kreierte falsche Nachrichten. Da finde ich den Bias immer noch viel schlimmer. Also der ja in jedem Medium mit rauskommt. Also ja, letztendlich ist Propaganda ja auch nichts anderes als Fake News. Ja. Aber das Lustige ist ja, als wir über den Bias, über die Vorurteile reden wollten, haben sie uns alle ausgelacht vor 3 Jahren. Ja. Und als wir gesagt haben, uns hört aber keiner zu und alle berichten falsch und ihr schreibt nur ab und ihr könntet doch irgendwie selber mal recherchieren, haben sie uns alle ausgelacht. Ja. Und jetzt auf einmal Fake News, ach was. Kann ich echt einen Hals kriegen, das ist so lächerlich. Ja, da werden wir sicherlich ja dann am Sonntag auch noch mal länger drüber reden, über den ganzen Republika-Kram. Ja, da gibt es eine ganze Menge zu. Also, was ich hier ganz interessant finde, ist, die EU sagt hier, sie möchten technischen Support geben, um Leuten dabei zu helfen, dass sie sich gegen Zensurmaßnahmen und sowas wehren können. Hast du nicht gehört, wir werfen Router über die Türkei ab? Ja, so Sachen, also wortwörtlich, dass du dann zum Beispiel eine NGO hast, die Türken erklärt, wie man die Internetsperren umgehen kann. Es gibt auch von der EU ein Projekt, wo du halt einen Haufen Anleitungen in Chinesisch hast, wie du halt deren ihre große Firewall umgehen kannst. Also die gehen hier speziell darauf ein, dass so zum Beispiel in Ägypten, als während dem arabischen Frühlingsinternet auch abgeschalten worden ist, dass halt dann in der EU bereits jemand springen muss, der einen Weg finden muss, wie können wir die Leute trotzdem mit dem Internet verbinden. Also weißt du, mit Modem und so. Also im Prinzip müssten sie ja ein neues YouTube aufmachen eigentlich. Weil die haben ja alles geschrieben, hier mit den Urheberrechten und so. Urheberrechtsmissbrauch und dem ganzen Kram. Also eigentlich wäre das ja, ne, hier technischer Support. So, macht uns mal eine neue Plattform. Stellt euch einfach mal vor, die haben einfach eine Hotline. Das ist dann nicht mehr so YouTube, sondern EU-Tube. Ja, so eine Support-Hotline, so, da rufst du dann so an und da wird dir so gesagt, haben sie schon versucht, Twitter aus und wieder einzuschalten? Hallo, ich bin der Ahmed aus Indien, ich kann dir helfen. Hast du Zensur in dein Land? Für rassistische Hetze drücken Sie die 1. Genau. Drücken Sie jetzt bitte irgendeine Taste, um die Zensur zu beenden. Wenn Sie die Wo ist denn irgendeine Taste? Cultural Appropriation. Wenn Sie die Identität von dem herausfinden wollen, auf den Sie gerade mit der Kamera zeigen, drücken Sie die 3. Aber ich will euch ja den Spaß nicht verderben, aber wir haben seit April Geosperren auf YouTube für Deutschland, die auch für das nähere Ausland angewendet werden. Ja, wo die kann Deutsche, man aber umgehen. Ja, aber weißt du, dass du generell einfach schon einen Filter drüber hast und die meisten nicht technikversierten das halt nicht wissen, also das muss ich halt auch irgendwie mal rumsprechen, dass die Leute das wissen. Du es am Ende von einem YouTube-Video ein Gleichheitszeichen machen und dann US hinschreiben und dann siehst du den US-Content. Also dann kannst du für dein Land gesperrten Content trotzdem sehen. Also Gleichheitszeichen und dann US hinter die URL. Wenn ihr nicht wisst, was eine URL ist, bitte hört auf, die Weltraumaffen zu hören. Das heißt Url. Url. Ist das sowas wie die NWO? Ja, die URL, die ist mit der NWO verwandt. Die URL ist die kleine Schwester der NWO. Ja, wenn du hinter die NWO US schreibst, dann kannst du alles gucken. Kack-Nerd-Insider zu machen, das... Aber du, Chris, wann der NWO ist? Schon gut. Chris, klick mal bitte die 40% auf Millennials an. Ich will das kurz zwischenschieben, bevor wir dann mit den Dokumenten weitermachen. Hier ist eine Studie von 2015, 40% der Millennials sind okay, wenn man freie Rede limitiert. Und jetzt scroll mal runter. Du hast aus den USA die Umfrage, was dann verschiedene, weißt du, sind sie schwarz-weiß, Generation X, Silent Man, Republican, aber scroll mal weiter runter. Das Geile ist, sie haben das auch noch in anderen Ländern gemacht. Und warum ich mich so fürchte, hier genau, warum ich mich so fürchte, wenn mir die Regierung erklären möchte, dass sie jetzt neue Gesetze verabschieden möchte für Hate Speech, wenn ich mir hier angucke, 70% der Millennials finden das in Ordnung. Das müsste andersherum sein, damit es beruhigend ist. Aber 70% der jüngeren Leute finden das vollkommen in Ordnung, wenn der Staat Zensur einsetzt. Und da gab es auch noch eine andere Umfrage von, wie heißt das Institut nochmal? Da war es jeder Vierte, der die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht sieht. Also das war Mnet. Das war nochmal eine andere Umfrage. Es wurde von der Bild-Zeitung bezahlt, aber halt ein genereller Querschnitt aus der deutschen Bevölkerung. Und da sahen halt 21% haben gesagt, in Deutschland ist die Meinungsfreiheit eher bedroht. Das war dann ein genereller Bevölkerungsdurchschnitt. Das heißt, wir haben 70% der Jüngeren, die es geil finden, und wir haben 21% der Gesellschaft, die irgendwo da ein Problem sehen. Und das sind Zahlen, die einfach nicht gut sind. Wir müssen da irgendwie ein bisschen ein Bewusstsein dafür bei den Leuten wecken, dass Zensur keine gute Sache ist. Und das wird in Deutschland eine verdammt schwere Sache, weil während man Leuten erklärt, warum freie Rede toll ist, kommt ein Heiko Maas an und sagt, wir müssen Zensur verabschieden. Und CDU ist ja auch schon damit im Boot und sagt, ja, wir müssen was gegen Hate Speech tun. Und selbst in dem scheiß EU-Dokument ist Hate Speech drin. Das ist furchtbar. Eigentlich ist die beste Möglichkeit, Hate Speech zu betreiben, die Leute umzubringen, die Hate Speech betreiben. Denk mal darüber nach. Aber das steht in dem Dokument drin, dass du wegen freier Meinungsäußerung keine Leute verschwinden lassen darfst. Ja, aber komm schon. Die Utopie ist immer nur eine Exekution vom Ziel entfernt. Also ja, das sind also auch keine Menschen, weißt du? Das sind keine Menschen. Die kann man einfach aus dem Helikopter werfen. Das ist voll normal. Ich habe mal so ein Buch gelesen, da stand drin, wenn man die Sprache erstmal richtig geändert hat, dann können die Leute gar keine Gedankenverbrechen mehr begehen. Also, das ist doch super, dass das mal als Anleitung benutzt. Das habe ich ausgelesen, aber ich kann die Worte nicht mehr. Ich meine, der Maas, der hat ja auch schon einen Vorschlag gemacht, ein Wahrheitsministerium zu schaffen. Ich meine, wortwörtlich ein Informationsministerium der Bundesregierung. Ein Abwehrzentrum ein Zentrum zur Desinformationsabwehr oder so hat das genannt. Wie geil ist, finde ich dann, dass die Franzosen mal wieder sagen, das sind die einzigen Europäer, die noch irgendwie ein bisschen Pfeffer im Arsch haben. Da sagen nur 48%, das wäre gut. Nur. Ja, aber im Gegensatz zu, wenn ich die deutschen Zustimmungsraten sehe, aber der Deutsche setzt sich einmal gerne mal einen Helm auf. Ja. Also wir haben, das sind halt einfach, ich weiß nicht, wir haben das EU-Dokument und wir haben damit eigentlich eine sehr gute Grundlage, Leuten auf die Finger zu hauen, aber wir müssen da irgendwie mehr aktiv werden. Kein Wort ist illegal. Wir müssen da was machen, sonst haben wir da einen geilen Cocktail von Politikern, die ihre Macht sichern wollen durch die Einschränkung der Meinungsfreiheit und einen Haufen Leute, die schon so sensibilisiert für die Einschränkung der Meinungsfreiheit sind, dass halt kaum Widerstand irgendwie wirklich zustande kommt. Also ich höre da gerade bei dir ziemlich viel Hass raus gegenüber der Regierung. Das ist ja, Hate Speech. Das ist, ja, nee, nicht nur Hate Speech, sondern schon eine ganz bestimmte Art von Hate Speech, okay? Das ist nämlich eine Phobie vom Staat, ja? So, das steht da ja auch. Du erregst damit öffentlichen Unfrieden. Ja. Steht aber auch ausdrücklich in diesem Papier drin, dass im Falle, dass die Nation halt durch Aufstände etc. bedroht ist, dass das alles nichts gilt. Also das sind Ausnahmefälle. Ne? Ich meine, das ist jedem denkenden Menschen auch klar, aber das ist hier auch festgeschrieben. dass wenn die Leute irgendwann auf die Straße gehen, können sie die Bagger schicken. Dann sagen sie hinterher einfach, es ging nicht anders. Wir mussten die zu Soylent Green verarbeiten. Ich fände ja Soylent Fuel immer noch besser. Wenn wir so viele Flüchtlinge haben, Soylent Fuel. Nein, Quatsch. Damit hätten wir die Energiekrise auch gelöst. Lacht. Nein, Quatsch. Kein Soylent. Ich glaube, das zensieren wir nachher. Ja. Herr Maas. Ja komm, aber... Als aber jemand fragt, wir haben gedacht, unser Ton wäre wieder ausgefallen. Gib dem Apple mal die Medis. Das geht so nicht. Ja, komm, aber sowas ist zum Beispiel eigentlich ein harmloser Scherz. Und sowas wird jetzt einfach immer weiter kriminalisiert. Wir haben jetzt dann 100.000 Hasspostings, die in Facebook pro Monat gelöscht werden. Da frage ich mich dann, sind es denn Bürger, die einen scheiß Tag haben und deswegen einen Assi-Status raushauen? Ist es tatsächlicher Hass? Ist es ein Bot, der Hass spammen tut? Was ist es überhaupt, was da gelöscht wird? Also, es ist schon, also man müsste eigentlich, also man könnte ja eigentlich irgendwo unterschreiben, dass man die Sachen sehen will, die gelöscht werden. Dann sagt man einfach, ich bin hart genug. Genau, ich nehme den Männerfilter. Also, einfach ein Fotofilter drüber, damit ich nichts sehen muss, was mich stresst. Aber lesen kann ich das gerne, weil es geht ja um Worte, die so wehtun. Ja eben, weißt du, das habe ich mir auch überlegt. Und ich habe da ja auch zu meinem Paper über Hate Speech Erkennung das auch so hingeschrieben. Ich bin für die Erkennung davon, aber nur wenn die Implementierung dann Filter sind, bei denen man selbst immer noch entscheiden kann, aktiv entscheiden kann, was man sehen will und was nicht. Und das ist halt das ist halt das große Problem daran. Ja? Wenn irgendwie so ein Sicherheitsfilter da ist, wenn da irgendwie die Möglichkeit ist, Leute zu blocken und nicht mehr zu sehen, das zähle ich nicht zu Hate Speech Filtern, aber im Endeffekt sind das ja schon Hate Speech Filter, die da existieren. Man hat aber selbst die Wahl zu entscheiden, ob man sie benutzt oder nicht, und deswegen kommen sie einem nicht so vor. Ja? Und was hier gemacht wird, ist ja eigentlich schon wirklich so die Sache mit, du hast keine Wahl. Es wird über deinen Kopf hinweg entschieden, was du nicht sehen darfst. Und gegen den erklärten Willen der EU wird das von einem Privatunternehmen momentan entschieden. Ja, und ich hätte auch kein Problem damit, wenn Hate Speech Erkennung danach laufen würde, was die, weißt du, die toughen Leute im Internet als Hate Speech ansehen würden. Die Leute, die dann schon wissen, dass Sprache nicht irgendwie physischen Schaden zufügen kann, wenn du es auf Twitter siehst. Ja, die so Leute halt, ja. Das wird aber nicht nach denen bemessen. Das wird nach den Leuten bemessen, die sich ja am lautesten melden und dann ganz laut schreien, wenn ihnen irgendjemand Femtroll sagt, ja. So, super, ne? Das ist echt klasse. Mhm. Auf jeden Fall dieser Bereich, den ich hier gerade hervorgehoben habe, das ist sowieso generell ganz wichtig. Also das ist halt auch so ein Ding, was ich halt in Deutschland so mit als die größte Gefahr ansehe, so dieses ewige ja, keine Sorge, das findet sich schon irgendwie und im Nachhinein gucken wir dann irgendwie, ob das jetzt Hass war oder kein Hass oder ob das dann wieder entsperrt wird oder keine Ahnung, hin und her. Und dass es halt alle möglichen Doppelstandards gibt, das ist eine richtig große Gefahr halt für die Anerkennung des Staates als Ganzes und für die Demokratie und wie das halt gerade abläuft alles. Weil wenn die Leute der Meinung sind, dass das alles nicht gilt, sondern immer nur so peu à peu, mal so oder für bestimmte Gruppen nur oder irgendwie so, ne? Und da hast du dann halt, dass sie sich ausklinken aus dem ganzen System. Ja, das ist dieser Test, den ich vorhin erwähnte, den jede Ausnahme bestehen muss, diese drei Fragen. Muss das Gesetz positiv beantworten sozusagen, um halt überhaupt nach diesen Verhaltensregeln, wahrscheinlich absolut nicht bindenden Verhaltensregeln, wie ich die EU kenne. Im Endeffekt werden wir doch... Weil gerade die EU ist ja der Champion da drin, irgendwelche Sachen zu brechen, die sie irgendwie gestern noch für ein Gesetz gehalten haben. Ja. Im Endeffekt wird es doch eh nicht wirklich Großes verändern. Es wird am Anfang so sein, dass die Leute, die schneller da waren, einige Leute dann vor Gericht ziehen. Aber sobald die Leute dann auch merken, dass sich da die Regeln geändert haben, werden sie diese neuen Regeln anwenden auf die Leute, die halt zuerst da waren, ja. Und dann ist wieder ein Equilibrium geschaffen. Also diese Gesetze, die verändern rein gar nichts. Das ist dann so du klagst mich an wegen Islamophobie, ich klag dich an wegen Islamophobiephobie. Ja, so, du hast Angst vor Islamophobie, ich klag dich deswegen an. So, ich bin marginalisiert, was willst du? Ja? Nee, das wird ja von der Amadeo-Antonio-Stiftung oder sonst irgendeinem Kontrollgremium dann verhindert, dass das Anti-Islamophobie, das gibt es dann nicht. Das ist für Rassismus gegen Weiße. Die Definition hat ja die Amadeo-Antonio-Stiftung auch schon mal nicht ganz so explizit, aber auch schon verwendet, dass ja Rassismus gegen die Mehrheitsgesellschaft, also gegen Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft nicht möglich sind, weil es ja Mehrheitsgesellschaft ist. Ja, das ist nur so eine Abwandlung davon, dass die Unterdrückten, wer auch immer das sein mögen, nicht unterdrücken können, aus irgendwelchem Grund auch immer. Ja, das ist eigentlich nur die Mainstream-artigere Position dazu. Aber beides ist so richtig ekelhaft aus so Frankfurter Schule kritische Theorie raus. Das ist so schlimm. Komm, Abel, los. Kulturmarxismus! Ich wollte das Wort nicht sagen, ich wollte es dir überlassen. Hast du gut gesagt. Aber was bedeutet das eigentlich? Wer vertritt diese Ideologie, Hebel? Ich vertrete die Ideologie. Wo kommt das wirklich her? Genau. Ja, was will ich damit wirklich sagen? Ja, aber ich meine, weißt du, wir haben jetzt hier das Dokument und wir haben ja in dem Stream No Hate Speech Movement, AstroTurf, kein Wort ist illegal, sind wir auch mal noch auf Dokumente eingegangen, die halt auch schon wieder eine ganz andere Sprache sprechen. Wir haben ja auch das, wie heißt das? Die waren natürlich auch vom Europarat, ne? Ja, das stimmt auch. Und aber wir haben halt auch a European Framework, National Statute for the Promotion of Tolerance. Das ist halt auch ein altes Dokument, aber das ist halt auch sehr wichtig, das einfach mal zu kennen, weil da soll dann Antifeminismus oder Kritik an Feminismus halt auch mit als Hate Speech mit aufgenommen werden. Und da ist dann halt auch wieder die Frage so, du hast die Möglichkeit, deine Meinung frei zu äußern, aber du darfst folgende Sachen nicht kritisieren, weil du sonst ein schlechter Mensch bist. Das klingt ja auch schon ziemlich böse eigentlich. Die Menschenwürde basiert auf der Vielfalt. Also. Ich dachte, die wäre unantastbar. Ja, aber die Diversität ist gut. Wo kommt sonst der Käse her? Du bist kein Käse mehr aus Holland. Das ist aber jetzt antikapitalistisch. Wenn du nicht vielfältig genug bist, dann brauchst du auch keine Würde. Okay, und was soll denn mit mir passieren? Bin ich dann kein Mensch oder was? Ja. Ja. Aber dann gleich im nächsten Absatz. An open mind to unfamiliar ideas and ways of life. Also, wenn ich jetzt aber doch Rassist bin, dann müssen die von mir doch auch Respekt haben, weil... Ja, das ist aber aber warte, das mit dem Rassist sein, da habe ich mal ein interessantes wissenschaftliches Papier gelesen, was halt Rassismus kann natürlich auch gesellschaftlich bedingt sein, aber es gibt halt in der Gruppe der Rassisten eine Gruppe, die halt einfach ihren Tribalismus extrem stark ausgeprägt haben. Und dass du eigentlich, wenn du gegen Hardcore-Rassisten dann sozusagen eine ablehnende Haltung hast, tust du eigentlich jemanden aufgrund seinen genetischen Make-up, also diskriminieren. Und das fand ich war so ein richtig schöner Mindfuck, weil wenn dann jemand einfach verdammt tribalistisch denkt, weil er so von der Natur aus geschaffen worden ist, dann also, wisst ihr, das ist furchtbar, das ist ein Dilemma, wisst ihr so. Ja, ich meine, oder was ist, wenn jemand so irgendwie, keine Ahnung, ja, eine mentale, psychische so Schwäche hat, irgendwie bipolare Störung oder irgendwie so Schizophrenie, ja, und sagt dann halt Sachen, die er dann nicht wirklich meint, aber so, was soll denn mit dem passieren? Das ist... Ja. Ja, auf jeden Fall, the concept of tolerance is the opposite of any form of unlawful discrimination. Also, ja, wenn das eine lawful discrimination ist, Gesundheit, dann ist es wahrscheinlich wieder okay. Entschuldigung. Ja, genau. Es geht um die gemeine Art von Diskriminierung. Bundesgleichstellungsgesetz. Whereas tolerance has a vital role in enabling successful coexistence of diverse groups with a single national society. Ja, ich weiß nicht, Respekt vorm Grundgesetz, es hilft, finde ich, am meisten. Weniger jetzt so viel Toleranz, sondern einfach nur so, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt halt einem anderen zu. Das steht ja auch im Grundgesetz. Also, da muss aber auch irgendwo stehen, dass Toleranz auch Grenzen haben muss. Nein, das muss da nicht stehen. Hier, warte mal, it should not affect the basic identity of the society or its shared values. History, was? It should not have. Aha. Diese Koexistenz soll also das anreichern und verbessern, aber nicht Einfluss haben auf die grundlegende Identität dieser Gesellschaft, die geteilten Werte, die Geschichte, die Wünsche oder Ziele und ja. Also, das ist doch sehr stark. Das ist doch Ethno-Nationalismus. Das sind völkische Gedanken schon. Im EU-Papier. Ja, nicht nur das, sondern auch eigentlich auch Kulturrelationalismus. Also so man sagt so, ja, alle Werte sind gut und es wert erhalten zu werden. Ja, und ja, hier, Toleranz ist wichtig, solange es nicht allzu großen Einfluss nimmt auf die schon vorher existierende Kultur. Was überhaupt nichts aussagt über die Qualität der schon vorher existierenden Kultur, ja, und über die Fehler in dieser. Ja, das ist auch halt ein Loch, was die da haben, eher. So. Ach, Mann. Sogar die Grenzen sind falsch. Integration within a single national society does not mean assimilation. Aha, okay. Und was aber ist es dann? Wie viele Unterstaaten wollen wir denn aufmachen? Also, wie soll denn eine Gesellschaft halten? Ich meine, man muss sich doch nur wie viele Vielvölkerstaaten haben denn so überlebt in letzter Zeit? Oh, Jugoslawien fällt mir ein, ist nicht gut gelaufen irgendwie. Russland, hier, Libanon, es gibt so viele Beispiele dafür, dass das nicht funktioniert, wenn du was zusammenbindest, was halt nicht passt. Shared Values, History, Aspirations and Goals. Ich meine, USA ist dafür immer so ein Beispiel, dass es irgendwie funktioniert, aber das, was du in den Universitäten in den USA siehst, wie das gerade so die Melting Pot Idea sozusagen selber verbrannt und verschmolzen wird, das gibt einem eigentlich auch sehr zu denken übrig. Also, ich habe die Woche gelesen, dass in Harvard die schwarzen Studenten jetzt eine rein schwarze Graduation-Feier durchgesetzt haben. Das verstehe ich nicht. Segregation, woohoo! Also, weißt wenn du, wenn du mit deinem Antirassismus so krass geworden bist, dass du Horseshoe-mäßig auf der anderen Seite rauskommst und es selber nicht mehr merkst, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Hate crimes means any criminal act, however defined. Ja, was? However defined? Fickt euch! Ernsthaft! Ja, gut, committed against persons or property wenigstens noch. Das indiziert eigentlich, dass es sich schon um richtige Straftaten gehen. Also, und auch Criminal Act. Also es geht hier jetzt nicht mehr darum, dass du jemandem sagst, dass er zu dick ist oder so. Na, Feibe, zu dem Thema möchtest du jetzt auch was sagen? Ja, aber wo das ja schon hier flat fällt, ist ja bei so Sachen wie mit dem Sexualstrafrecht, ne? Also kannst du jetzt nicht sagen, dass Vergewaltiger irgendwie jetzt die suchen ihre Opfer ja auch nach der Gruppe aus, zu der die gehören, aber ja nicht aus Hass. Ja, wobei, da gibt es vielleicht auch ein paar Hate-Ficke. Das würde ich nie ausschließen. Immer so Dominanz und so. Das gibt es in Indien viel. Wo das so eine Respektsache ist. Tolerance means respect for and acceptance of the expression, preservation and development of the distinct identity of a group as defined in paragraph A. This definition is without prejudice to the principle of coexistence of diverse groups within a single society. Das tut man dann, ich weiß nicht, heißt es dann, dass wenn ich die Datteltäter schlecht finde, dass meine Toleranzpunkte ins Minus gehen? Auf jeden Fall. Boah, Abel, du bist ein dummer Mensch. Ja, das stimmt. Ja, der war gut. Aber ich meine, die wollen ja einerseits, dass man so offen ist für neue Ideen, ja, aber andererseits auch reden die dann darüber, ja, wie hier Hate Speech ja weggesperrt werden soll, ja. Ich denke mir so, Verschwörungstheorien sind ja auch eigentlich etwas, was dann da reinfällt und beschützt werden muss. Ja, finde ich aber auch. Also ich mag Verschwörungstheorien einfach als Unterhaltung sehr arg. Also mir geht es noch immer auf den Sack, wenn die sagen, ja, Hate Speech, und dann gibt es Leute, die hassen aufgrund von Verschwörungstheorien, und dann werden da Morddrohungen von irgendwem geschickt und der hat dann eine Verschwörungstheorie gelesen. Dann denke ich mir, okay, Verrückte gibt es überall, ob die jetzt wegen grünem Diversitätsmanagement oder wegen einer flachen Erde-Theorie sich jemand asozial benimmt, ist am Ende egal. Wichtig ist, dass sich die Person asozial benimmt und dass es nicht in Ordnung ist. Aber generell mag ich die Verschwörungstheorien, weil die einfach einen Unterhaltungscharakter haben. Warum schließen nur asoziale Leute aus? Und warum leben wir hier eigentlich in Deutschland, müssen tolerant sein, aber laden ISIS trotzdem nicht zu uns ein? Ja, das stimmt allerdings. Wir sollten das mal machen. Das ist wirklich Islamophobie hoch 10. Ja. Das würde dann schon aber irgendwie den Charakter unserer Gesellschaft ziemlich verändern. Wobei ich mich die ganze Zeit frage, was sind denn die basic things in der Gesellschaft? Müsste man sich auch erstmal irgendwie einigen. Ja, Bier trinken, jetzt hast du es gesagt. Diese angebliche, ja, Bier trinken noch. Diese angebliche, wie ist immer dieser Spruch, diese Grundkonsens der Gesellschaft oder so, das ist ja immer... Die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nee, die reden ja immer von diesem Grundkonsens, den wir angeblich haben. Ach so. Da reden sie ja immer gerne drüber, wenn es darum geht, ja, was richtig und was falsch ist. Die Zivilgesellschaft. Alle, nur die Zivilgesellschaft. Ja, die auch. Ja, das finde ich auch gut hier. Die Blauhaarigen und die Rotgefärbten. Es ist wichtig, dass Toleranz nicht nur vom Staat gefordert werden muss, sondern auch von allen Individuen. Ja, aber das tut jetzt meine Freiheit, Dinge zu glauben, die ich für richtig halte, in Frage stellen. Die können doch nicht einfach ein Gesetz machen und mir vorschreiben, dass ich jetzt Toleranz in mein Herz einschließen soll. Was ist, wenn ich verletze ja niemanden, aber ich will nicht unbedingt tolerant sein. Also, so, keine Ahnung. Wie, du willst ein gesundes Maß an Intoleranz haben? Was ist denn das hier? It's the obligation of the government to ensure that intolerance is not practiced either in vertical or horizontal relationships, also zwischen Regierung und Individuen oder halt in Gruppen oder unter Personen. Ja, aber es gibt Gruppen, für die ich überhaupt keine Toleranz übrig habe. Wenn mir Leute erzählen, die Erde ist 5000 Jahre alt, dann toleriere ich das nicht. Ja, und vor allem, dann kommen Leute, die keine Toleranz wiederum für andere Leute haben. Ja, und ich muss aber dann tolerant sein, beiden gegenüber oder was? Auch denen, die anderen Leute umbringen wollen vielleicht, weil sie nicht tolerant sind oder wie. Und am Ende stehe ich dann irgendwie in einem großen Haufen Leichen oder was, weil ich so tolerant war. Und nirgendwo steht hier irgendwas von Kuffarophobie. Ja. Oder Heidnophobie. Ja, hier steht auf jeden Fall, dass du auch die Religion ablegen darfst. Das ist ja quasi Kuffartum. Ja, aber freedom to manifest religion or belief in worship, observance, rituals, rites, practice and teaching. Was ist denn mit den Satanisten? Wenn die dann halt irgendwas opfern wollen, ist das denn in Ordnung oder was? Das ist ja keine richtige Religion. Ja, wie? Das ist aber diskriminierend. Das ist nicht anerkannt, dann... Das geht ja nicht. Dann haben wir ja zwei Klassensysteme, davon steht da nichts. Ich bin Religion and Belief ist für mich ein Freischein. Ich bin ein 61. Cherokee. Ich darf Mescalin-Kakteen besitzen. So. Habe ich beschlossen. Das Problem ist, weil ich Indianer bin. Das Problem mit diesem Freedom to change or opt out of one's religion ist, dass wenn Leute hierher kommen, ja, in ein Land, wo es eine Freiheit gibt, Religion nicht zu folgen, dann ist es nicht korrekt, die Freiheit auszuleben in dem Rahmen, dass man seine Religion hier weiterführt, einfach weil, okay, wenn die Freiheit besteht, dann ist es schade, einfach nur schade um die Freiheit, ja, die dir gegeben wird. Ja, dann brauchst du ja diesen Überschuss. Aber zwei Absätze hoch, bitte, Chris. Aber da unten steht auch noch Right to Housing. Also wenn ich jetzt Besitz hätte und es vermieten wollen würde, würde ich das auf jeden Fall nicht an Hardcore-Jesus-Freaks oder Moslem-Freaks vermieten wollen, weil mir das auf den Sack geht, wenn es in meinem Haus passiert, wenn hier dann meine Untermieter sind. Also, guck dir mal C an hier. Freedom of association with other members of the group with a view to promoting a special culture, way of life, religion or language. Recht für Separierung. Ja, nee, aber wenn ich jetzt mal mir den AfD-Parteitag angucke und wie der in den Medien behandelt worden ist und wie der von den Leuten vor Ort behandelt worden ist, die den blockieren wollten, weiß nicht, was ist denn da mit Freedom of association with other members of a group? Ja, oder die Religionen oder was? Oder? Die Dokumentation über die bösen völkischen Siedler, die da. Wie ist das denn, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, sage hier, der Mann mit dem Schnurrbart war ein Gott und ich bete zu dem? Warum werde ich da eingeschränkt? Also, wenn ich so doof bin. Das Interessante ist auch noch, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, wenn ich irgendeine Schwäche habe, ja, dann werde ich schon dafür sorgen, dass ich da weit weg bleibe von dem, was eben diese Schwäche dann zum Vorschein bringt. Also sagen wir, ich habe eine Schwäche gegenüber Kugeln, die bei Schallgeschwindigkeit auf mich zukommen, ja. So, dann werde ich schon dafür sorgen, dass ich in meinem Leben nicht in Situationen komme, wo eine Kugel auf mich zukommt, ja. Aber warum verwenden das dann nicht die Leute, die dann aktiv Angst haben vor Hate Speech? Ich meine, wer Angst davor hat, kann sich auch enthalten. Sag mal, gerade so eine Idee. Wie ist es denn, wenn man Keck wirklich etabliert? Also, wie viele Unterschriften braucht man, bis es eine Religion ist? Nee, du brauchst so ganz viele Mitglieder über eine ganze Weile. Freedom of education in the language of the group. Memes. Rare Peppel. Das ist ein Spaß. Rare Peppel. Vielleicht ist das der Weg, den man gehen sollte, wenn die hier alles schon auf Religion einstellen. Ja, das ist auch ziemlich, das stößt mir dann auch ganz sauer auf, sondern dieses ewige Religion. Ja. Right to equal participation in general cultural activities. Ich habe in letzter Zeit das Freitheaterticket nicht bekommen, einer von euch. Aber auf jeden Fall dieses Bildung in der Sprache der Gruppe ist auch irgendwie komisch. Nach dem Motto, du sollst ja dann losgehen und sagen, ich soll jetzt hier ein Recht haben auf Bildung auf Türkisch oder wie? Nee, ich glaube, das kommt eher von so Sachen wie Kurdistan, wo halt die Sprache einfach verboten worden ist und so. Ich denke, darum geht es auch vor allem. Also Freedom of Education in the Language of the Group hat ja jeder Ausländer hier. Er kann ja gerne eine Nachhilfeschule gründen oder so, wo die Leute mittags hingehen und da. Dass sie dir deine Sprache beibringen. Ich dachte jetzt so irgendwie generell Bildung in der Sprache. Also Biologieunterricht auf Türkisch. Oder so. Aber dann stößt mir das auch mit den Religious and Cultural Traditions auch auf, dass sie sie ja im Endeffekt Niqab in der Schule, was wir letzten Sonntag hatten, und Burkini müssten eigentlich erlaubt sein. Weil ich weiß nicht, wie man es interpretieren soll. Ja, aber dann müsste ja auch irgendwie erlaubt sein, dass man einfach komplett nackt im Unterricht sitzt. Ich meine, komm. Mit einem Sombrero, Adidas-Jacke und einer Flasche Wodka. Ja, wie gesagt, ja, wenn das halt eine Kultur ist, wenn du dich so identifizierst, ich meine, wir sind doch schon auf der Stufe von absurd, ja, wenn es doch darum geht, dass man sagt, ja, ich identifiziere mich so, also bin ich das, ja, als ob man das ist, was man denkt, was man sei. So dumm. Ja, was hat das wiederum mit Meinungsfreiheit zu tun hier? Equal pay for equal work. Weil es um Frauen geht, okay. Weil es um Toleranz geht. Du brauchst Equal Pay wegen der Toleranz. Nee, die wollen nur noch mal sicher gehen, so, dass sie das noch mit erwähnen. So passiv-aggressiv. Ja, den obersten Glaubensgrundsatz, ja. Wir leben in einer Gesellschaft, die Frauen unten hält. Und in vielen Dokumenten kommt so Feminismus-Quatsch vor. Also in wichtigen Dokumenten von großen Institutionen. Und dann heißt es, dass die Gesellschaft ein Patriarchat ist. Ernsthaft. Also, keine Ahnung. Ja, natürlich, wir leben in einem Patriarchat und ignorieren komplett die Mehrheit hier und richten uns nur noch Minderheiten. Hier ist die Ausnahme, ne? Also Toleranz muss nicht gewährt werden, wenn jemand halt Terrorismus fördert oder Leute, die halt International Peace and Security untergraben wollen. Was auch immer das bedeutet. Im Endeffekt aber fallen die da nicht schon damit selbst in ihre eigene Auszone mit rein? Ich meine, das ist doch in einer gewissen Grad, ja, schon Terrorismus. So, dass man durch Angstmacherei, ja, die Meinung und den Lebensstil von Leuten verändert. So, über längere Zeit hinweg, durch eben Thought Policing, durch Language Policing, ja, verändert man Verhalten von Leuten. Und das ist Terrorismus in der Form, dass Leute Angst haben, ihre Gedanken zu äußern. Ja, das ist, was die wirkliche Bedeutung von Terror angeht, hast du schon recht, aber wir reden ja hier auch wieder von der rechtlichen Definition von Terror. Ja, ja. Und da ist Terror, glaube ich, ein bisschen enger gefasst als Propaganda machen. Und hier haben sie wieder nur Denk an die Frauen als Circumcision. Immerhin sprechen sie sich gegen Polygamie aus. Ja, also genau, die furchtbare Polygamie, ja. Wie viele Leute darunter leiden? Denkst du an die Männer? An die Leute, die Männer, die kein Geld haben in solchen Ländern? Vielleicht gerne Familie hätten? Also das finde ich ja schon. Oder die Männer, die bei irgendwelchen größeren Unfällen und Situationen ums Leben gekommen sind, weil es hieß, Frauen und Kinder zuerst. Warte, Polygamie ist nur verboten, wenn es zum Nachteil der Frau ist. Was? Dann ist es nicht tolerant. Warte mal, Polygamie ist doch Multiplayer, oder? Ja, wenn du... Gamergate! So, das ist prima. Foreign migrants for their part must adhere to the principle of coexistence of diverse groups within a single society. Das heißt, die dürfen sich gar nicht integrieren. Die müssen koexistent in ihrer diversen Gruppe leben. Ja, natürlich. Diese Menschen sind hier wie in einem Zoo. Hast du nicht mitbekommen, dass hier jetzt Europa zu einem Zoo umgebaut wird? Wir laden uns ganz viele Leute ein. Das kann man auch so verstehen, dass sie halt eben auch das akzeptieren müssen, dass sie nicht die Einzigen sind. Richtig. Ja, aber es ist halt lustig so irgendwie, ne? So Section 5, Migrants. Tolerance as defined in Section 1D must be granted to any group as defined in Section 1A. Ne, ja, nicht granted, guaranteed. Ach so. Es muss garantiert werden. Ja, auch gut, aber halt eben dieses Sektion sowieso, Sektion irgendwas, Migranten. Ja, das hört sich einfach an, als wäre bevor sie rein dürfen, den Passierschein A38 abholen müssen. Das hört sich halt wirklich an, als wäre das so ein Naturschutzgebiet, aber für Flüchtlinge. Die dürfen hier Existence of their people haben. Ne? Naturschutz, das trifft es, glaube ich, sogar ganz gut. Wenn ich mir das angucke, so mal dieses Gefälle von wegen so, ja, hier die Frauen, die Minderheiten und so weiter. Ja, ich meine, es gehört ja zur Kultur von Leuten dazu, wenn sie im Kindergarten oder Grundschule da sitzen und den Holocaust leugnen und Juden als Schweine ansehen und nicht als Menschen. So, es gehört zu deren Kultur dazu, ja. Man darf sie nicht umerziehen, ja. Das ist ja dann schon hier Veränderung von Leuten. Das wäre Haram-Stufe rot und das wollen wir vermeiden. Ja, natürlich. Das ist so dumm. Oh mein Gott, das ist so dumm, meine Fresse. There must be a mechanism in place ensuring that the statute does not remain on paper and is actually implemented in the world of reality, meine Damen und Herren. Wollt ihr den totalen Block? Also die meinen jetzt, weil sie sich schon den Kopf gemacht haben, irgendwer muss jetzt was machen, sonst ist es nur ein Papier, dass es dann auch umgesetzt wird. Und deswegen haben wir New Hate Speech Movement oder was? Jemand muss was machen, kommt Leute, macht mal was. Without prejudice to existing control mechanism, set up a special administrative unit in order to supervise the implementation of the statute. We call it the Stasi. Gut, yes. Da haben wir aber auch mehrere. Wir haben die Gender Equality Action Unit, wir haben die No Hate Speech NGO, die komplett in Europa wirbelt und Geld in den Aachen bekommt. Und es fließen ja überall Gelder, auch in die lokalen NGOs, die so Kram machen. Also sowas wie AA-Stiftung halt nur à la France oder à la Italia. Ja, also dieses ist hier dann schon wieder OPEX sein Naturschutzgebiet hier. Den Vulnerable and Disadvantaged. Ja, ja. Ja, Mann, und irgendwann was in der Zukunft... Was sind das für Begriffe auch? Vulnerable, Disadvantaged. Also die Leute, die zum Mindestlohn arbeiten müssen oder was, meinen die? Das sind aber nicht alles Migranten. Oder ist es jetzt wieder nur für Migranten? Das musst du tolerieren, dass die bis ans Ende ihres Lebens für einen Mindestlohn arbeiten. Ich glaube, die EU hat, Nepal hat irgendwie Leute in der EU sitzen, okay? So, und die bestimmen das dann. Das hört sich wirklich nach einem schlechten Streich an. So. Das ist dann so, haha, das ist der weltgrößte Prank. So, it's a prank, bro. Wir wollten nur schauen, wie weit ihr geht. In any country, was? Okay. Und man muss ein Kontrollgremium einsetzen, was das einhält, okay. Am besten beim Justizminister oder beim Inneren. Mhm. Ja, oder irgendeine NGO. The National Tolerance Monitoring Commission as an independent body. Composed of eminent persons from outside the civil service. Anita Kahane, for example. Mann, vested with the authority to promote tolerance. Auch pathetischer geht's ja nicht. Ja, Xavier, genau. Also römische Zahlen irgendwie in Kleinbuchstaben sehe ich auch zum ersten Mal. Gibt es auch ein bisschen unter. Ich finde das schon irgendwie lustig, weil die blinden Leute eigentlich von Computern dann diskriminiert werden in dieser Art, dass sie ja nicht diesen Bericht hier auch lesen können, ja, weil sie halt nicht sehen können. Es gibt Text-to-Speech-Lösungen. Ja, aber die funktionieren ganz schlecht mit PDFs. Oh mein Gott, Alter, das ist hier der Konflikt des 21. Jahrhunderts. So, dass dann blinde Leute keine PDFs öffnen können und deswegen wird unser Krieg angefangen. Ja, die kleinsten Dinge. Mensch, ja. Ist an einem nicht desinfizierten Telefon ausgestorben. Group Libel. Wir haben Workshops mit einer Null geschrieben. Overt Approval of Totalitarian Ideology, Xenophobia or Antisemitism. Totalitarian Ideology, das ist doch mein Ding, ob ich irgendwie Stalin-Fan. Es gibt genug Stalin-Fans da draußen. Ey. Lass die doch in Ruhe. Also, Overt Approval of Totalitarian Ideology, also Feminismus zum Beispiel. Ich dachte, Religionsausübung soll erlaubt sein. Stand da oben jetzt. Ganz komisch. Nein, ich glaube, das bezieht sich dann auf die Klausel mit, dass die mental Eingeschränkten sich ausleben dürfen. Und auch dieses Gewinde am Ende wieder. Public Approval or Denial of the Holocaust, habe ich ja schon mal gesagt, dann auf europäischer Ebene. Und dann unten drunter, ja, aber auch alle anderen, die irgendwie von bestimmten Gremien abgesegnet sind. Ja. Und weil das halt wahrscheinlich im Fall der Türkei kein internationales Gremium ist, ist es dann auch bei uns verboten, oder was? Nee, ich finde es wirklich seltsam, wie seltsam explizit sie sind. Ja, ich meine, wenn es darum geht, dass man Antisemitismus und Holocaust. warte. Ja? Eins drüber. 9. Juveniles convicted of committing crimes listed in paragraph A will be required to undergo a rehabilitation program designed to instill in them a culture of tolerance. Rehabilitationslager, da haben wir so. Nix Aluhut. Zumindest die jungen Leute sollen in den Genuss von sowas kommen. Wie schön. Ist doch eine strahlende Zukunft. Ja, aber wenn wir sowas haben, okay, dann müsste es ja Kurse geben für Leute, damit sie beigebracht bekommen, ihre Kopfbedeckung abzulegen und dann parallel dazu zur selben Zeit Kurse laufen, die Leuten beibringen, eine Kopfbedeckung aufzuziehen. Und sich weißt du, was wir machen? Wir schmuggeln denen die feministischen Rollenspielbücher unter und dann müssen sich die schweren Jungs da gegenseitig ihre Identität vom Körper lecken. Das wird lustig. Ja, meine Frage ist einfach nur, was ist, wenn ich da nicht mitmachen will? Was ist, wenn ich nicht mitmachen will? Wie meinst du, ich soll den ablecken? Was meinst du? Wenn du da nicht mitmachen willst, hallo, das ist ein totalitärer Staat hier. Section C. Du hast mitzumachen. Es hat keinen anderen totalitären Staat zu geben. Ist so geil. Steht in Paragraph gegen totalitäre A. Ideologie. Und wenn du nicht tolerant bist, dann wirst du umerzogen. Rehabilitiert. Und dann melde ich mich dann so in meinem also, Gesprächspidget. Ja. Rehabilitiert, wenn ich finden dürfte, ja. Ja, rehabilitiert. Und dann weißt du, dann stehen dann so Leute da und fragen dann so, aber ist das denn nicht schon irgendwie schon Diskriminierung und Unterdrückung? Und dann ist es so, nein, geh ins Lager und lass dich überziehen im Lager. Und währenddessen kannst du irgendwas bauen, irgendwas, so ein Schacht oder so. So ein Arbeitslager, aber mit Umerziehung. Hast du den Paragraph A nicht gelesen? Rehabilitierte, April 2017. Das Karussell erwartet euch. Ich meine mal wirklich, die sollen mal versuchen, sowas aufzubauen, Alter. Ich gehe da liebend gerne hin und lass mich umerziehen. Rehabilitieren. Ja, genau, ja. Ja, das genau, ist dann, genau. Nee, weißt du, wenn das dann nicht richtig wirkt bei den ganzen verzogenen Bratzen, dann kommen dann irgendwann so Bootcamps wie in Amerika, wo die dann Schlamm schippen müssen. Ja, oder Jesus Camps, damit sie lernen, die Religion zu tolerieren. Ich glaube, das ist irgend so eine Vorarbeit, damit irgendwelche Leute Statuen aufbauen lassen. So irgendwelche wahrscheinlich lassen sich wieder nur irgendwelche Abgeordneten aus Bayern von den delinquenten Modellautos bauen oder sowas Doofes. Ja. Gott, Alter, ist so dumm. Und dann musst du das Rad da vorne anschrauben, Kevin. Halt's mal, du dumme Kuh! Kevin, das war noch nicht optimal. Ja, aber wie ironisch wäre das doch, wenn bei diesem Text, den sie da oben irgendwie zitieren, ne, da Europe on 14 May 1984 stehen wird. Oh Kurse für das Militär. Rehabilitationszentren für Militär Kinder. Und Law Enforcement. Geil. Geil. Ja, und Toleranz-Awareness. Geil. Are you aware of the Toleranz? Ja. Nein, ich bin intolerant gegenüber Toleranz. Training must be made available as part of continuing adult education. Und jetzt alle ans E-Meter. Okay, aber was ist, wenn ich das nicht mitmachen will? Wie gesagt, was passiert dann mit mir? Wo sind die Folgen? Dann kriegst du den scharlachroten Buchstaben. Ja, das Stirn. Ist wieder alles. Ne? Jetzt hier ich hab dann gemieden. Jetzt sind hier die Rechtsanwälte, ne, Judges. Ich glaube, das stand auch in diesem anderen Ding hier von der Gender Equality Unit, dass die alle trainiert werden müssen. Ja, da meinen die doch auch, dass sie Jugendcamps brauchen, wo man alle Mädchen zu guten Feministinnen erzählt, ja. Und das ein bisschen an allen Schulen anbieten soll. Stell dir einfach vor, du bist dann so vor Gericht, ja, und du wirst dann so misgendert und dann muss der Typ auch wieder ins Umerziehungslager und du ins Umerziehungslager und alle gehen ins Umerziehungslager. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. The production of books, plays, newspaper reports, magazine articles, films and television programs promoting a climate of tolerance will be encouraged and when necessary subsidized by the government. Geil. Wir fördern jetzt in Zukunft also die Tour von Zoe Quinn durch Europa wahrscheinlich. Ja, ich sag nur Funk. Anita Sarkeesian oder Funk. Irgendeine andere Scheiße. Funk. Müssen wir dann mitfördern, weil die EU gern hätte, dass wir das machen. Funk. Ja, Funk. Das ist schon sowas, ja. Ist das schon sowas. Eine kindgerechte Version von Mein Kampf. Nee, das ist nichts anderes als die Home-Version der Toleranzlager. Wenn du es da nicht kapierst, müssen wir dich mit dem Stöckchen hauen, weißt du? Ja, das ist das Toleranzstöckchen. Ja, also. Genau, wenn du es nicht kapierst, kommen die Jäger und sammeln dich. Ja, die Feldjäger kommen dann und sammeln dich ein. Dann kriegst du so eine Kappe auf den Schädel und dann tust du nur noch, was die dreibeinigen Herrscher wollen. Da kommt die Antifa, ja, weil die können ja nichts falsch machen. Die sind Antifaschisten, also komm, das steht im Namen. Die antifaschistische Schutzstaffel. Ja. Stimmt, das sind die Guten, habe ich gehört. Antifas. Die machen auch die ganzen Sachen nicht, die hier stehen. Die rufen nicht zu Hass auf, die rufen nicht zu Gewalt gegen bestimmte Gruppen auf, haut die Bullen platt wie Stullen und so weiter und so weiter. Also, und da braucht mir keiner erzählen, das sei alles ironisch gemeint. Dem haue ich die Zähne ein. Ironisch. Ironisch, sarkastisch, zynisch. Mit Worten. Hashtag Gamergate, ja. Adopt an ethical code of conduct, which will prevent the spreading of intolerance and will be supervised Mass Media Complaints Commission. Ja, aber das geht halt wirklich schon in die Richtung, in die ich das gedacht habe. Ich habe das schon echt befürchtet. Stell dich einfach vor, da passiert irgendeine Situation, okay, irgend so ein große Auseinandersetzung, wieder irgend so eine Korruption aufgedeckt von irgendwelchen Politikern, ne? Irgend so ein Skandal und du als Journalist willst da der letzte gute Journalist, ja, willst dann deine Arbeit machen und richtig investigativen Journalismus betreiben, gehst außerhalb von dem, was dir der Staat vorsagt, ja, bekommst da Antworten, dann heißt es so, nein, das können wir nicht veröffentlichen, das fällt nicht unter Toleranz. Ja, so, du wirst dann dafür mit bestraft, dass du etwas aufgedeckt hast, was jemand anderes getan hat. Das ist so absurd. Nee, so eine Selbstkontrolle halt, die sie dann fordern. Aber Selbstkontrolle in deren Sinne natürlich. Ja, man will ja nicht das Volk zur Selbstkontrolle erziehen, indem man ihnen Gott verbiete, ja. Gott hier bewahre geht's um Freiheit. Medien halt eben. Und so hast du dann Independent halt Persons sollen in dieser Kommission sitzen. Unabhängige Personen. Dreimal dürft ihr raten. Anne Wiczorek, Expertin zum Beispiel. Ja, oder die neuen deutschen Medienmacher, ne? Das sind ja Fachleute. Ja, genau. Dunja Halali. Ah. Und dann werden sie ja noch so tun, als wäre es ein unabhängiges Gremium. Das ist das Schlimmste. Ja, wir hatten uns das doch, glaube ich, irgendwann schon mal angeguckt. Ich kann mich erinnern, dass wir nach diesen Leuten irgendwann mal gegoogelt hatten. Ja, ich hoffe, ihr toleriert auch alle schon artig unsere Tonausfälle vom Anfang des Streams. Das war ein Test. Alle, die sich beschwert haben, werden heute Abend noch abgeholt. Ja, aber mal ehrlich, das ist so krank. Das ist so krank. Umerziehungslager und dass sämtliche Medien beeinflusst werden. Ich meine, das ist wirklich Aluhut, ist da schon nicht mehr mit drauf. Das steht direkt da drauf. Und das ist von der... Wo ist denn Ihr Sohn, Frau Meier-Acht? Er ist im Toleranzlager. Ja. Er hat Neger gesagt. Zur Rehabilitation, wenn ich bitten darf. Nein, er hat Schwarzer gesagt. Das ist schon genug. Genau, er hat nicht of color gesagt. Ja. Dann müsste es aber auch noch People of Smell geben. Das sind so Leute, die riechen. So. Stinke Leute. People auf alles geben dann, das ist ja das Problem. People of height, people of smell, people of people. People of taste. Ja, was ist dieses hier? Evil? Ich hatte einen sehr langen Tag, ich weiß gerade gar nicht mehr, da stand auch irgendwas Wichtiges drin, aber ich, ach so. Ich bitte um Zuschauerdiskretion, das war sehr wichtig. Aus Gründen, die mir nicht mehr ganz so genau klar sind. Nee, da ging es darum, dass du jetzt die Journalisten besser überwachen kannst innerhalb der EU wegen Antiterrormaßnahmen. Ich habe Several durchgestrichen. Kicha, die haben wirklich was veröffentlicht, wo doch ein unredigierter Text drin stand. Die sind ja richtig gut bei der EU. Streich das, dass es mehrere Attacken waren. Also, wenn ihr mich schon immer mal gefragt habt, wie das beim Armutsbericht der deutschen Bundesregierung aussieht, so sieht es aus. Und ausländische Terroristenkämpfer have been linked to in dem Papier ging es auch um Netzsperren, also dass du wegen nationaler Sicherheit Netzsperren verhängen kannst und dass du Staatstrojaner einsetzen kannst. Und dass du aber halt natürlich auch. Teile des Texts könnten die Bevölkerung beunruhigen, Abel, bitte. Ja. Aber der Herr de Maizière war ja heute auch auf der Republika. Und der hat da auch ganz klar gesagt, er ist gegen absolute Anonymität im Netz. Und er, gleichzeitig gibt's keine, er, duldet er keine Spionage auf unserem Boden. Das ist unglaublich. Das ist die Republika, das sind die Netzpolitiker, die sagen, wir setzen uns für irgendwas ein, was wichtig ist. Und dann kommt der Minister und sagt, gebt eure Anonymität auf und ja. Wir dulden Sachen nicht. Aber ich verstehe auch nicht bei der Republika, also ich habe da mal einen sagen hören, dass sie relativ früh entschieden haben, dass jeder mit einem Klarnamen auftreten möchte. Ich kann verstehen, dass mit Klarnamen Kommunikation anders ist wie mit einem Pseudonym. Und wenn du dich mit einem Pseudonym bei YouTube anmeldest, kann der Staat trotzdem auf dich zugreifen, wenn du nicht mit hinter 7 Proxys hocken tust. Und ich finde einfach die Debatte darum furchtbar dumm. Also einfach nur so, du bist bereits nicht anonym, aber wollen die jetzt einen Klarnamen auf YouTube erzwingen oder was redet der Demisier da? Also so, ich, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Wir haben Journalismus, der immer mehr zusammengestrichen wird, weil er halt weil so Staatstrojaner und Netzsperren, weil sowas sich auch auf Journalisten abgemünzt wird und weil du, wenn du mit einem Whistleblower zusammenarbeitest, du Geheimnisse über die Person verraten sollst an den Staat und da haben wir halt auch ein ziemlich heftiges Problem und das ist alles problematisch in Sachen Meinungsfreiheit. Weil dann die Öffentlichkeit nicht die Mächtigen zur Verantwortung ziehen kann. Also das finde ich ganz komisch hier. Die meinen hier, dass irgendwie Handel mit Kultur, Gütern, Terrorismus finanziert. Ja. Die meinen Syrien zum Beispiel und die Gebiete da im Norden vom Irak, da plündern die ja, also bevor sie die ganzen Schreine und den ganzen Kram sprengen, sägen sie alles ab, Statuenköpfe, Fresken, Zeug und verkaufen das auf dem Schwarzmarkt. Ja. Schon wieder ausgestrichen. Das Ding ist halt, dass wir einen Haufen Flüchtlinge reinlassen und dann haben wir jetzt laut Europol pro Tag, also im Jahr 2015 hatten wir pro Tag 2 verhinderte salafistische oder muslimisch motivierte Anschläge und jetzt kriegen wir dann extra Gesetze, um Terrorismus zu verhindern. Also ich weiß nicht. Ich finde das ist ja auch interessant. Da oben wird eine Passage gestrichen, die bei Übergriffen auf dich die Rücksichtnahme auf die nationalen Gesetze. Ja, also man soll Rücksicht nehmen auf die Proportionalität der Maßnahme und die Art und die Ernsthaftigkeit der Offense. Das ist ja bei Hate Speech auch so eine Sache, ne? Wenn ich sage, zünd dich an, heißt das nicht irgendwie, dass ich mit dem Benzinkanister vor deiner Tür stehe. Ne? An der Investigation in accordance with the national law. Und das wird gestrichen. Proportionalität. Gedanken daran, wie serious, wie ernsthaft war das Ganze und accordance with national law, also Einklang mit den nationalen Gesetzen. Das ist ja mal schön. Zack, weg. Nicht ernst gemeinter Antisemitismus. Nicht ernst gemeinter Antisemitismus. Ich habe ihn doch nicht ernst gemeint, so Bordstein fressen lassen. Also komm schon, ja. Das war nicht ernst gemeint. Gott. Ja, Ebe, vielleicht sagst du nochmal, da hast du noch mehr Quellen eingereicht. Ich hätte jetzt nur die Sachen geöffnet. Gab es noch irgendwas, was wir uns mal angucken müssen? Ja, also da gab es also direkt angucken muss man das nicht mehr, aber es gab zu dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Mars, gab es einen Professor Dr. Mark Leishing, der sich sehr sicher ist nach seiner Argumentation, dass das Netzdurchsetzungsgesetz gekippt wird. Ja, genau, das war's. Und ich bin bisher aber auch noch nicht zum kompletten Durchlesen dazu gekommen. Aber er hatte da einige Argumentationen aufgelistet, warum das Netz-DG nicht durchkommen wird. A reicht vollkommen aus. Also das ist ja was, was ich auch schon öfter gesagt habe. Durchsetzung des Strafrechts ist Aufgabe der Justiz. Ist auch ganz einfach eigentlich. Es ist auch interessant, dass ein Justizminister solche grobe Fehler macht, wenn er ein Gesetz vorbereitet. Also die einfach, weißt du, wo wir schon als Laien sagen konnten, das riecht schon komisch, das ist bestimmt nicht richtig, und dann sich da jemand hinsetzt, der von Recht wirklich Ahnung hat und halt sagt, ja, das geht so nicht. Gut, das war beim Sexualstrafrecht ja auch so, bei den Änderungen. Und die sind einstimmig durch den Bundestag gegangen und durch den Bundesrat. Diese ganzen Schnellschüsse tragen halt die gleiche Unterschrift, und das wissen wir ja auch alle. Wo da die Schwachstelle im Justizministerium ist. Die Sollbruchstelle sozusagen. Heiko, du alter Nazi-Sau. Verleumdung! Vielleicht schon zwei Sachen piepen nachher. Und ja, das hatten wir auch schon mal in einem Stream, wo es halt darum ging, dass man also einfach die Meinungsfreiheit in Deutschland weniger oft halt freudig Gebrauch von gemacht wird. Und das war, glaube ich, auf Seite 11, nee, warte, 12. Muss kurz überlegen. Doch, auf Seite 13 war es. Habe ich doch gesagt, auf Anhieb gleich richtig. Dass wir halt einen Knick von 2015 und 2016 haben. Und dass halt seit 2014 das immer schlechter wird in Sachen, ich kann meine Meinung frei verkünden und besser vorsichtig sein. Und das ist halt genau das ist es. Das ist halt einfach nicht gut, wenn die Gesellschaft immer weniger das Gefühl hat, dass sie ihre Meinung kundtun kann. Guck dir mal die Werte von 1990 an. Ja, komm, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 57% nur noch, die davon ausgehen, dass man frei reden kann, und trotzdem haben wir einen großen Teil der Bevölkerung, der auch das Netz-DG vom Maßnetz so schlimm findet, was mit aller Liebe, also wenn man das gelesen hat und halbliebig über die Folgen davon nachdenkt, finde ich das faszinierend, wie es Menschen gibt, die das rational in ihrem Kopf so hindrehen können, als ob das, was der Maß macht, nicht übelstes Schindluder mit der Meinungsfreiheit ist. Weil du einfach einen massiven Druck aufbaust, einfach, dass Leute die Klappe halten. Und dieser Freiheitsindex, das ist halt ein Index, der immer wieder halt rausgebracht wird, um einfach zu sehen, wie frei fühlt sich die Gesellschaft, wie frei ist die Gesellschaft. Und einfach diese ganzen Debatten um Hasssprache und Hate Speech und jeder ist rechts. Und ich meine, während der Flüchtlingskrise, komm, da waren doch alle auf, ja, Deutschland ist das humanistische Supermacht. Niemand hat sich eine kritische Meinung erlauben wollen. Und alles wurde niedergeschrien in den Medien, was nur halbliebig realistisch kritisch sich damit auseinandergesetzt hat. Und das sind halt alles schlechte Faktoren. Also das ist noch nicht der Weltuntergang oder so, aber es ist einfach für eine Demokratie absolut schädlich, wenn es so in die Richtung geht. Also das ist eigentlich so nicht hinzunehmen. Und hier, das war die Umfrage, die ich weiter vorne erwähnt hatte, dass jeder Vierte sieht Presse- und Meinungsfreiheit bedroht. Dass einfach die Zahl und die verschiedenen Umfragen, die verschiedenen, also das war von Mnet, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das einfach misst, wie die Menschen das wahrnehmen, wie es um die Presse- und Meinungsfreiheit bestellt ist, das wird überall schlechter. Aber dennoch haben wir 70% von den Millennials, die sagen, Hate Speech, da müssen wir Todesstrafe für einführen. Also nicht ganz so schlimm, ich paraphrasiere, aber einfach, dass wir generell einen Abwärtstrend haben mit der Meinungsfreiheit, dass wir vom Mars 100.000 Hassinhalte in einem Monat gelöscht haben, die man auch nicht angucken kann, warum sie gelöscht worden sind, wo man einfach nur sagt, man tut nicht alle Hass-Postings veröffentlichen, aber vielleicht einfach mal, dass man sagt, 10.000 werden veröffentlicht, damit die Gesellschaft sieht, was denn da warum gelöscht wird. Und es ist einfach schlecht, wenn in verschiedenen Umfragen einfach die Leute unruhiger werden, Maß mehr Gesetze raushaut, sein Wahrheitsministerium, sein Druck, den er auf Facebook gemacht hat, und einfach auch so Sachen wie Netzsperren, Staatstrojaner, die auch Journalisten mit beeinflussen können, dass man generell Überwachung von Journalisten autokratische Züge annimmt. Da gibt es auch noch eine Studie mit 50 verschiedenen Journalisten, mit denen man gesprochen hat, die auch mit Whistleblowern in Kontakt waren. Also generell ist einfach so, der generelle Zustand von dem, was man freie Gesellschaft nennt, in Form von Sachen veröffentlichen, die tatsächlich wichtig sind, wie zum Beispiel Korruptionsskandale etc., Meinungsfreiheit über Missstände äußern, dem Teil der Gesellschaft geht es zurzeit ziemlich schlecht und es sieht nicht danach aus, dass es sich in naher Zukunft verbessert. Und das ist einfach so ein Punkt, wo sich irgendjemand mal hinstellen muss und laut brüllen verkünden muss, kein Wort ist illegal. Ja. Tolle Rede. Hier in dem Artikel sprechen sie über unsere progressiven Freunde in den britischen Universitäten. Und der Witz ist, in Deutschland muss es gar nicht so richtig rüberschwappen, weil es schon längst hier am Köcheln ist. Also das, worüber sich alle in den Staaten und in den USA und in Großbritannien aufregen, dass die ganzen Studenten so autoritär sind, ja, das haben wir schon in Deutschland. So, das gibt es hier schon. Das ist aber okay. Wenn du in der Uni einen Vortrag halten möchtest darüber, dass es zwei Geschlechter gibt und nicht ein Regenbogen-Gender-Gaga-Spektrum, dann kommt die Antifa in deine Vorstellung, Vorlesung und hindert dich dabei, den Vortrag zu halten. Und Danisch hat dann dazu noch einen kritischen Text geschrieben, der dem WDR in der Berichterstattung widersprochen hat und er wurde sofort verklagt. Also wir haben schon einen Schlägertrupp wie die Antifa, der eine Vorstellung an der Universität blockiert. Und dann haben wir einen Blogger, den Danisch, der darüber schreibt und der dann deswegen sofort vor Gericht gezerrt wird. Also das, worüber sich die ganzen Leute, die ganzen Sargons und Amazing Atheists und alles Mögliche, was es da gibt, Harmful Opinions, das, was sich die ganzen Leute da die ganze Zeit angucken, die ganzen Scheißgruppen, die dort abgewehrt werden und die schon gar keinen Stand mehr in der Öffentlichkeit haben, die sitzen bei uns in den Aufsichtsräten von öffentlichen Rechtlichen, in NGOs, werden querfinanziert, die Jugend sagt, es ist geil, dass wir zensieren, ein Minister tut Gesetze verabschieden, CDU ist auch für Hate Speech Gesetze und es sieht alles einfach nicht so rosig aus, weil wenn Deutschland seine verkorkste Idee, wie man die Meinungsfreiheit lebt, umsetzt innerhalb von Deutschland, dann wird es auch unseren Nachbarn aufgedrängt. Deswegen hat Polen denselben Geosperren-Scheiß, wie die Deutschen haben. Und das ist alles einfach eine Entwicklung, die scheiße ist und wo man sich dagegen stellen muss und wo man was machen muss. Deswegen, ja, ich meine, wir haben. Es ist ja auch schon so gewesen, dass Pakistan ist ja direkt gekommen, da hatten wir auch drüber berichtet mit, ja, finden wir gut, Facebook und so, ne, sollten man gegen Blasphemie vorgehen. Ja, ja. Und wenn sich da nicht irgendwie was tut, und ich bitte euch als Zuschauer, die Dokumente, die wir verlinken werden, ich weiß, wir hauen immer sehr viele Quellen raus, aber bitte schaut euch diesmal die Quellen an, die wir verlinken. Und bitte setzt euch mal irgendwie mal einen Abend, zwei Stunden hin. Ich weiß, der Stream geht auch schon ewig lang, aber bitte lest euch die Dinger mal durch und macht euch klar, was da eigentlich auf uns am Zurollen ist, wenn wir da nicht irgendwie uns dagegen stemmen. Es gibt auch ein paar NGOs, die schon etabliert sind, die auch ein bisschen Druck dagegen machen, aber das ist so irgendwie ein relativ wichtiger gesellschaftlicher Kampf, der derzeit nicht gekämpft wird, sondern wo nur eine Seite kämpft und das ist die antifreie Redeseite. Und die hat die ganze Zeit Erfolge. Hi, der Rabat. Und damit können wir es, glaube ich, auch mal gut sein lassen. Ja, ich glaube auch. Alles klar. Kein Wort ist illegal! Das waren die Weltraumaffen-Sonderstream. Entschuldigung nochmal für die technischen Konflikte. Wir hören uns am Sonntag wieder mit ganz spannenden Republika-Horror-Stories. Ja. Low Volume, Low Energy, aber ist ja auch mitten in der Woche gewesen. Autistische Aktion Einheitsfront der Redefreiheit, das sind wir. Euch noch allen da draußen. Suizidkommando. Neuer deutscher Autismus. Euch noch allen da draußen ein schönes Wochenende und ja, bis Sonntag.